Oh, wir besitzen unsere Himmel nicht, wir besitzen nur unsere Hölle. Und wenn du das bis jetzt nicht weißt, kennst du mich nicht besonders gut. Mein ganzes Leben war ich einsam, alles im Namen der Heiligkeit. Und immer noch würdest du gern denken, dass du mich kennst. Du kaufst weiter Sterne. Und du könntest alle Sterne kaufen, aber es würde nichts daran ändern, wer du bist. Du lebst dein Leben weiter im Dunkeln. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. So, im Dunkeln. Ja, Der. passt das ja. Was? Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch. Heute ist nicht nur der dritte Advent, heute ist auch der Tag der Berge. Ja, Berge, wunderbar zum Entspannen. Nicht so gut wie Wälder generell, aber Berge und Wälder verstehen sich ja auch sehr gut. Also heute ist der Tag der Berge. Und ja, ich heiße Also, euch wenn alle ich dann auf willkommen. dem Everest bin, meinst du, soll ich mal so richtig entspannen oder was? Ja, einfach mal in die Seile hängen lassen. Was? Und was sollen wir an so einem, hätte ich jetzt heute auf den Berg steigen sollen? Weil das ist immer ein bisschen blöd, wenn du mir erst um 6 Uhr sagst, dass Tag des Bergs ist. Dann. Wo ist Tränker? Wo ist dein Rucksack? Auf ihm musst Bur, auf ihn zum Watzmann. Nee, es ist zu kalt da oben. Ist recht, der Mount Everest ist richtig kalt. Da soll es ja sogar Wölfe geben, habe ich in einem Segway gelesen, zu Ob unserem es die da ersten gibt, weiß ich Beitrag. jetzt nicht. Aber ja, hier haben wir einen etwas seltsamen Artikel von Tichys Einblick. Von der Leyen hat halt einen Pony gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die selber geritten hat. Ein 30 Jahre altes Pony. Kennt den Pferd nicht so gut aus. Das ist leider einem Wolf zum Opfer gefallen. Ein freilaufender Wolf. Und das ist generell derzeit ein großes Problem in Deutschland. Sehr viele Bauern beschweren sich darüber, dass zu viele Wölfe dort sind. Und da wird ein Bohai drum gemacht. Da gibt es dann Wolfskommissionen, wo dann 20 Leute auf die Bauernhöfe fahren und dann gucken, können wir nicht den Zaun noch einen Meter hoch machen. Dabei ist die paradoxe Situation, dass die Wolfspopulation zum größten Teil ziemlich gut überwacht wird vom deutschen Staat. Man hat auch die genetischen Marker direkt einem einzelnen Wolf zuordnen können, der dieses Pony gerissen hat. Und deswegen wurde da jetzt eine Einzelabschusserlaubnis erteilt. Aus Rache wahrscheinlich. Ne? Ich meine, das ist ja nur ein Tier, das Ja, kommt Moment seiner mal, das mit Bestimmung der nach. Einzelabschusserlaubnis steht jetzt hier so nicht drin, sondern da steht drin, dass sie den eigentlich schon hätten abschießen können, aber dass das jetzt ausgelaufen ist, Oh. weil ja, das galt noch vorübergehend, aber die haben den halt nicht erwischt, weil dieser Wolf mit Namen, ja, so viel Codename, Heinrich, stand der hier auch irgendwo 13. drin. Prinz von Reuß, 290M, dies, glaube ich, das, hier, das ne? ist genau der GW GW 950M. 950. Also wenn ihr Wahnsinn. einen Wolf seht, dann Das ist ein Grauwolf. Grauwolf 950, ja, 95, weiß nicht. wahrscheinlich. Kilo nicht, Quatsch, das ne? ist nur das Modell von Games Workshop. Das ist der Und Produktcode ja, was GW. heißt komischer Beitrag von Tichys Einblick? Im Endeffekt wird hier so ein bisschen der Bogen geschlagen zu ja, was wir halt in so vielen Bereichen haben, der Ideologie. Ne? Also so nach dem Motto, ja, die Wölfe sind wieder da, hurra, das ist ja so wie früher, ne? Hier die unberührte Natur und bevor der böse Mensch, der Kapitalismus und so weiter hier irgendwie, aber dass die Wölfe dann ordentlich Schafe sich zum Beispiel reißen, aber halt eben auch sowas wie Pferde und so. Und bei den Schafen schreiben sie hier in dem Artikel, dass die gar nicht mehr trainiert sind. Da steht hier halt auch, dass die gar keinen Fluchttrieb mehr haben, weil die das halt gar nicht mehr kennen, dass irgendwelche Raubtiere hier rumrennen, die Ja, haben die dann. denn nicht mehr diese Hunde? Ja, aber die. Ja, weiß ich nicht, wie Dachte, das dafür da wären die läuft, aber Hunde es ist, glaube ich, nicht zuständig. dasselbe. Ja, flüchten die dann wirklich von diesen Hunden? Weil die reißen die auch Na ja, nicht. wenn zwei, Also. drei Hunde kommen, dann glaube ich, also Wolf ist eher so ein Vorsichtiger, wenn ich das richtig weiß. Naja. Ja, ich habe das aber auch schon mal gesehen von den Bauern. Da hat mal einer so ein paar Bilder gezeigt, wie das mit den Wolfsopfern so ist. Und das ist eine ziemlich hässliche Geschichte, ne? Die lassen da drei Viertel liegen einfach und so. und fressen irgendwas davon. Aber das ist halt auch ein Problem, das die Frau von der Leyen hat. Auf ihren Gütern und ihrem unausschweifenden Gelände, wo ihre Pferde und ihre auf anderen den Laien Tiere und was weiß ich untergebracht sind, da ist halt auch mal ein Wolf. Das ist so, wenn du im Grünen wohnst. Naja, das war früher nicht so. Aber das Pony. Ja, aber wenn ich jetzt Kaninchen züchte, dann weiß ich auch, es kann Füchse geben. Die gab es doch früher schon. Also, ja, aber die haben das ja extra betrieben. Das ist ja schon richtig, so wie es in dem Artikel ja jetzt steht. Dieses Ding von wegen, oh, der Wolf, also konntest du ja sogar bei diesen ganzen irgendwelchen NGOs irgendwelche Wolfspatenschaften übernehmen falsch. Und so ein Zeug, weil sie dann irgendwie meinen, das wäre halt gut. Aber dass diese Tiere natürlich dann auch einen Schaden verursachen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel die Geschichte, ich glaube, es war der Yellowstone-Nationalpark, wo halt die Rehe alles kahl gefressen haben und sie da halt Wölfe wiedergebracht haben und sich das wieder eingerenkt hat. Ja, das ist hier aber nicht. Nein, wir müssen das Rotbild nur schießen. Ständig, ja, nicht zu viele Bonnies. Weil wir keine Fressfeinde mehr haben. Ich meine, das ist doch der Grund, warum es überhaupt Jäger gibt, die Hege betreiben. Naja, jetzt wollen sie den Wolf ja wieder aufnehmen ins Jagdrecht. Das war auch schon ewig ihr Thema. Also ich kenne das halt auch von der FDP Niedersachsen. Die hatten das auch ewig im Programm. Also ich würde gern Golf ins Jagdrecht aufnehmen. Ja, das sind ja schon wieder niedersachsenfeindliche Narrative, die hier bedient werden. Oder meinst du nicht das Auto? Also die Sportart. Wir könnten doch dann aus den Golfplätzen Wolfplätze machen und dann können die da wohnen. Ach ja. Das Leben sollte ein bisschen gefährlicher werden, aber das Pony sollte nicht sterben, ist schon klar. Nein, doch. Ja, genau. Hier haben wir eins von zwei Artikeln. Aus der Bild von Zara Riffler, die diese Woche erschienen sind, die ich hiermit aufgenommen habe. Und beim ersten geht es hier um die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die so eine Organisation namens ISAM, oder eine INSAN heißt sie, hier empfiehlt, weil die so gut gegen antimuslimischen Rassismus natürlich sind. Und das ist wohl schon länger so, also auch schon vor der Frau Attermann so gewesen und macht sich ja sicherlich auch keiner Illusionen, dass diese Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die auch früher mit Center for Intersectional Justice schon zusammengearbeitet hat, und diese INSAN befindet sich hier also in der gleichen Adresse wie die Islamic Relief Deutschland. Das ist so eine Geschichte. Und ja, signifikante Verbindung zur Muslimbruderschaft. Und diese Islamic Relief soll halt die Hamas mitfinanzieren. Und ja, und die Antidiskriminierungsstelle redet sich damit raus, dass diese INSAN ja nicht im Verfassungsschutzbericht auftaucht und deswegen ist sie ja unterstützenswert, und wenn sie dann da irgendwann mal auftaucht, dann kann man sich ja immer noch Gedanken machen. Und Herr Kubicki sagt, nicht im Verfassungsschutzbericht zu stehen ist noch kein Prädikat, gerade in der Antidiskriminierungsstelle sollte man wissen, dass Islamisten in Deutschland immer wieder versuchen, den Kampf gegen Rassismus als Fassade für ihre Aktivitäten zu missbrauchen. Ja, mit anderen Worten, das, was Frau Attermann perfektioniert. Also, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Halt. Ja. Genau, die andere Geschichte ist mit der parallel laufenden Islamkonferenz, wo hier der Sohn von dem Gründer dieses Islamisches Zentrum Hamburg. Das wurde Mohammed Atta herkam. Also ich lese da Islamisches Zentrum Hannover auch. Also ja, das ist der Sohn jetzt. Der Sohn ist im Islamischen Zentrum Hannover. Aber der Vater ist der Gründer des Islamischen Zentrum Hamburg. Was eine Fassade des Iran ist. Ja, und der Sohn sagt aber, das sei, wie war das hier, die haben ihn natürlich angefragt und er hat gesagt, Es ist die größte und schönste Moschee Europas. Und es ist nicht Außenposten und Propagandazentrum des Mullah-Regimes, weil er das nicht als Mullah-Regime, nicht wie sie es nennen vom Mullah-Regime. Ich nenne es nicht Mullah-Regime. Dann ist ja alles klar. Man muss sich das nur zurechtlegen, dann versteht man das auch. Ich habe gestern auf Twitter den coolen Take gelesen, man muss einfach Self-ID nur akzeptieren, dann hat man auch gar kein Problem mit Männern in Frauen und Kleinen. Cool. Versuche ich jetzt auch mal. Ich habe doch kein Problem. Ich bin ja keine Frau in Frauen und Kleinen, von daher. Es sind die üblichen Leute, die dagegen Einspruch erheben und sie werden wie immer nix zurückkriegen, wie der Herr Mansur oder der Herr Toprak. Genau. Ja, es kam dann ein Urteil für die Klimaschützer, pro Klimaschützer, sagen wir mal. Die haben so den Bau eines, ich glaube, Einkaufszentrums oder sowas verhindert und ich meine, 50 Bäume oder sowas gerettet ungefähr. Oder ja doch, im Moment sind die noch gerettet, weil ja da nicht weitergebaut werden kann, bis dann entschieden wird, dass es doch irgendwie in Ordnung ist oder so. Also sie haben auf jeden Fall die Bäume gerettet erstmal und den jungen Mann da freigesprochen, der sich da ein paar Tage drauf gesetzt hat. Das ging aber jetzt auch irgendwie nur um einen Strafbefehl oder sowas Kleineres, nichts Besonderes, glaube ich. Die sollten da 14 Tage drohen oder so. Guck ich mal eben rein. Und das ist jetzt abgelehnt worden mit dem Hinweis darauf, dass der Klimaschutz so wichtig ist und dass der einzelne Baum ja auch so wichtig wäre. Das fand ich ein bisschen übertrieben, dass die Bäume da einen Riesenbeitrag oder dass sie überhaupt irgendeinen Beitrag zum CO2-Sparen oder so oder Speichern bringen sollen. Das halte ich für Quatsch, weil die schließlich ausgewachsene Bäume sind. Ne? Da ist nicht mehr so viel mit Speichern. Naja, insofern, also mal abgesehen davon, neue Bäume ist es einfach das was, generelle, zusätzliche dass Bäume sie hier natürlich was. Davon reden, dass ja das ganze Klima geschützt werden muss, unser Staatsziel und so weiter und so fort. Ja. Und dass es deswegen quasi ja, das alles in Ordnung ist. Das ist alles in Ordnung, aber jetzt speziell dieses eine Stückchen Wald, ne, das ist jetzt das, wo das Staatsziel gefährdet ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, wir müssen klarstellen, irgendwie, wie unsere Ziele sind und so weiter und so fort, jetzt für den Klimaschutz, wie viel wir da irgendwie brauchen. Und das soll jetzt hier gerade in diesem einen Punkt soll das jetzt irgendwie verwirklicht sein. Und deswegen können die Leute da jetzt einfach machen, was sie wollen. So und also was sie ihm vorgeworfen haben, ist irgendwie Landfriedensbruch oder so. Weil die da ja das abholzen würden. Würde mich übrigens nicht wundern, steht hier zwar nicht drin, aber wenn man da nachguckt, wer da jetzt dran beteiligt war an dieser Entscheidung, würde mich nicht wundern, wenn da auch irgendwo wieder irgendwelche Grünen mit dabei waren, die gesagt haben, ja, ist okay, könnt das eine Stück Wald da irgendwie wegmachen, weil wir ja an der und der Stelle dann irgendwie hier und da einen Kompromiss haben, weil es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie irgendwie ihre eigenen Sachen da versuchen, ja, irgendwelche klagen, Kompromissen und dann hinterher wieder ihre Fußsoldaten losschicken, die dann wieder so tun, als würde da jetzt speziell da jetzt die Welt untergehen. Ne? Wenn dieses eine Stück Wald da jetzt abgeholzt wird, das ist dann das Problem irgendwie, wo der Planet dran stirbt und deswegen ist da jedes Mittel recht und so weiter und so fort. Ja, kann man vielleicht auch die Richterin vermuten, aber okay, das geht ja jetzt dann auch weiter. Das geht ja dann jetzt ans Oberlandesgericht und ich nehme mal an, dass sie das zurückpfeifen werden. Aber sicher bin ich nicht. Also hier wurde ja auch kommentiert am Ende irgendwo, dass das Urteil doch, dass viele erstaunt hätte, vor allem die Begründung, dass das viele erstaunt hätte. Und ja, ein erstaunliches Urteil, wer schreibt denn sowas, ne, welcher Richter? Ich meine, was kann ich in Zukunft noch mit Klimanotstand rechtfertigen? Das ist doch die große Frage. Also wir haben hier ein relativ kleines Ding, aber wo geht das weiter, wenn wir das jetzt ist anfangen? So dünn begründet auch, dann wird dann verwiesen auf das Urteil vom Verfassungsgericht. Ja, okay, die haben es da auch nicht so richtig durchbegründet. Und dann diese Sache mit den Bäumen oder so, das mit den CO2-Einsparungen und so, das müssen wir auch mal ein bisschen konkreter machen. Ja, gut, aber wenn du ganz böse bist, jede 9 Millimeter, die du leer machst, irgendwo spart CO2. Also jetzt ganz böse, Teufelsadvokat. Also wo ja, das kann ja noch nicht strafbar sein, sozusagen. Ne? Ja, aber wo ist ja, die Verhältnis? Wo kann mir jemand jetzt schon sagen, wo die Verhältnismäßigkeit ist, wo ein Richter sagen würde, okay, hier hier gerade noch so, das darfst du noch, du darfst dich irgendwo festkleben und Verkehr aufhalten. Ja, kann ja im Prinzip keiner sagen, weil das gibt es ja Richter, das ist entscheidend im Einzelfall. Ja, das aber. Ist halt, also ich würde gar nicht mit sowas anfangen, weil Notstand. Ja, naja, was heißt Notstand? Also auf jeden Fall auf dieses, ach ja, genau, ja doch, Notstand. Ja, also das finde ich nicht richtig. Gerechtfertigter ja, Notstand, Paragraph 34 ja. StGB. Anderes Rechtsgut, ja, wird dann eben abgewogen. Ne? Sei ein Rechtsgut, okay, ja. Ja, das ist das aber, Ding, aber die also, was, es kann halt kein Mensch kann vernünftig sagen, dass es gerade dieses Stück Baum da jetzt irgendwie den Unterschied gemacht hätte. Das ist ja gerade. Ja, und vor allem, wie du gesagt hast, weiß ich gar nicht, ist hier denn dargelegt, ob es eine Ausgleichsfläche gab, ob vielleicht Bäume sogar gepflanzt werden dafür. Oder ich finde aus, dass sie das angeboten haben, mal sehen. Mit keinem Wort irgendwo. Wenn das irgendwie eine Firma ist oder so, die machen noch bieten das dann meistens dann das irgendwo anders. Ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren, dass, also ich weiß nicht, ob es das größte Stück ist, aber es kam mir zumindest so vor, die haben ja in Hannover mal jede Menge Bäume weggeixt und da ging es um Hochwasserschutz. Das war die Begründung. Und ja, man kann ja auch nochmal sagen, dass halt in Gebieten, wo wirklich Wald steht, das hier ist ja offensichtlich, wenn es um Einkaufszentrum geht, eher ein urbanes Gebiet oder halt zumindest halt dörflich-städtisches irgendwas. Aber dass halt Riesengebiete in echten Wäldern gerodet werden, um da diese Windräder hinzustellen, das ist sowieso auch nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber das ist ja gut. Können ja gar nicht genug Windräder das haben. Ist gut. Da sterben die Bäume für das große Gute. Was? Was? Und ja, diese Soldatin hat hier zwei Fehler gemacht. Also Titel heißt Bundeswehrsoldatin wird angezeigt. Und zwar von der Bundeswehr. So. Weil sie als DJ auf Twitch unterwegs ist. Und da haben sie jetzt vorgehalten, dass sie da mehrere Auftritte hingelegt hätte. Und aber auch sonst wohl als DJ gearbeitet hat in irgendwelchen Clubs oder so. Das haben sie wohl auch nachgewiesen. Und das geht natürlich deswegen nicht, weil sie krankgeschrieben ist. Ne? Und zweitens geht das dann auch nicht, weil sie ihr vorher schon untersagt haben, eine Nebentätigkeit auszuführen. Ein bisschen Musik machen auf Twitch ist nicht unbedingt DJ-Nebentätigkeit. Da muss dann schon noch ein Einkommen bei rumkommen. Und wenn das legal ist, kann sie das ja nachweisen. Aber das macht die Sache nicht besser, weil sie ja den Nebenerwerbsverbot im Prinzip hat. Also das, denke ich mal, dass du da also vielleicht dem, entlassen wirst. Was hier drin stand, war irgendwas mit Parfüm oder so, was ich verkauft haben soll oder so. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall hat sie wohl Probleme gekriegt bei der Bundeswehr, als das mit den Covid-Impfungen losging. Ne? Ja, das sagt sie selber, dass sie deswegen halt krankgeschrieben ist. Genau. Aber das, was sie ihr jetzt vorwerfen, ist, dass sie gegen Befehl verstoßen hat und laut diesem Artikel hier soll ihr 10-mal befohlen worden sein, ihre DJ-Tätigkeit bei Twitch einzustellen. Und, ja, und dass sie da gar nichts mit verdient, das kann sie auch arm erzählen, der die Hosen knallt seine zumacht. Ne? Aber Twitch wird ja verdient. Ja, würde ich auch mal tippen. Ja. Und naja, also die arbeitet auf jeden Fall, Treiber dürft ihr raten, natürlich nicht irgendwie jetzt an der Waffe oder so, sondern beim Krankenhaus, Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Das auch, ja. Und hat sich dann wohl tränenreich dazu geäußert auf ihrem Twitch-Kanal, dass sie das ja nicht als Nebentätigkeit sehen würde oder so. Ja, wenn ja der monatliche Sold wegfällt, ist scheiße, ist schon klar, ne? Also und sie sei ja sowieso nur Zeitsoldatin und würde jetzt da auch weg wollen von der Bundeswehr. Ja, gut, sieht man ja, wenn sie haben schon gefeiert, dass sie da nicht geeignet ist oder so. Ja, kommen wir, glaube ich, zum einen der Themen der Wochen, die wichtigsten, die viele beeindruckt hat. Ja, der Adlige, der durch die Presse gereicht wurde und ja, wir standen so kurz davor, dass unser ganzer Staat sich in Wohlfall aufgelöst hätte und etwas Neues wäre erschaffen worden. Ein schreckliches Konstrukt. Naja. Also, ja, hier wurden im Endeffekt mehrere Personen wurden wegen des dringenden Tatsverdachts der Bildung terroristischer Vereinigungen und Hochverrat nach § 83 festgenommen. In unterschiedlichen Positionen. Und das Ganze wurde medienwirksam sehr schön hochgepusht. Es war eine riesige Aktion. Über 3000 Polizisten waren daran beteiligt. Eine der größten größten Aktionen im Nachkriegsdeutschland, hieß es. Gut, für 25 Menschen, ich weiß jetzt nicht, die waren jetzt nicht so, es wäre wahrscheinlich auch mit weniger gegangen, aber dass das Ganze eine geglückte PR-Aktion war, da kommen wir, glaube ich, denke ich, gleich auch nochmal dazu. Aber hier geht es ein bisschen um eine der, nicht Schlüsselpersonen, das war ja der Adlige, aber eine beteiligte Person, die mal Bundestagsabgeordnete für die AfD war und eine Richterin. Hier geht es im Artikel hauptsächlich ein bisschen um sie, weil das schon eine etwas seltsame Verflechtung ist. Das ist eine aktive Richterin, die halt über Baurecht zu entscheiden hat in Berlin am Landgericht. Man hat jetzt mehrfach versucht, die in Ruhestand zu versetzen, frühzeitig, aber im Oktober scheiterte die Justizverwaltung mit ihrem Vorhaben, die Richterin vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen. Das Richterdienstgericht am Berliner Verwaltungsgericht entschied, dass die Äußerungen aus dem Bundestag nicht verwendet werden dürfen und die Dame vorerst Richterin bleiben darf. Ja, was auch eine relativ sinnvolle Entscheidung ist, meiner Meinung nach, jetzt mal ganz wie die Person persönlich drauf ist, abgesehen. Der Bundestag soll ja ein freies Forum sein und wenn das, was im Bundestag auf der politischen Ebene im Beruf dann gegen einen verwandt werden kann, ich glaube, das widerspricht halt auch mehreren Rechtsgrundsätzen. Darum ist die Dame überhaupt noch Richterin, trotz ihrer Äußerungen, die in der Vergangenheit wohl ein bisschen heftig waren. Ja, ansonsten weiß man noch nicht sehr viel. Die Juristin ist jetzt erstmal auf die sogenannte Warteliste gesetzt worden, also ihr Richteramt hat man ja immer noch nicht aberkannt. Und die ganzen diversen Vorwürfe stehen im Endeffekt im Raum. Aber bis jetzt weiß man noch nicht mal, wie diese Vereinigung überhaupt gehießen haben soll. Ja, eine Vereinigung von Patrioten oder Allianz, was auch immer, ist halt ein ganz seltsamer Fall, muss man wirklich sagen. Ja, weil da haben wir ja schon andere Terrorismusverdächtige oder sowas bei Festnahmen, die auch medial nachvollzogen werden können. Da hatten wir schon ein paar heftigere Fälle mit teilweise mehr Beteiligten, mit teilweise krasserer Bewaffnung aus der Islamisten-Szene. Ne, ich glaube, es werden... Ja, in der Regel haben sie wenigstens eine ordentliche Waffe gefunden oder sowas, genau. Hm. Ne, ich glaube, es werden ja in Deutschland alleine 400 Leute wegen Gasflaschen oder so ein Zeug. Wegen Islamismusverdacht quasi festgehalten, wo da halt auch Waffen bei gefunden werden, aber vielleicht sind die Zahlen auch nicht so ganz richtig. Aber dass halt für so eine kleine Gruppe so eine riesige Polizeiaktion gemacht wurde und das Ganze medial begleitet wurde, das riecht halt einfach irgendwie komisch. Ne? Also zumindest braucht die Bundesregierung jetzt irgendeine Art Erfolg, den sie präsentieren kann, um von anderen Fehlverhalten abzulenken. Weiter kann ich das jetzt einfach nicht interpretieren, dass sie sich einfach gefreut haben, dass sie hier mal so eine Hauruck-Aktion machen konnten, die durch die gesamte Bevölkerung geht und ja, aber sieht halt schon ein bisschen dämlich aus, die ganze Angelegenheit. Ich habe da bis jetzt auch mehr Witze drüber gehört als ernsthafte Befürchtungen. Außer natürlich von den typischen Klackhören, die online halt die öffentlich-rechtlichen Medien wieder nachplappern und was die Pressesprecher der Ministerien sagen, nachplappern. Die tun so, als gäbe es keine Gegenstimmen oder so, ne? Als gäbe es keine anderen Meinungen einfach, ne? Habe ich den Eindruck. Ja, also ich will die jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen, ne? Wenn das Reichsbürger BRD GmbH Leute waren, die irgendwie einen Umsturz geplant haben, sind die eher größenwahnsinnig gewesen. Ja, weil wenn das teilweise oder die waren einfach am LARPen, ja, weil mit 25 Leuten plus 15 Helfer oder sowas, ja, die sollen irgendwelche Kasernen ausgespäht haben, wo dann später ihre Truppen stationiert werden können, wenn das jetzt 1000 Leute gewesen wären oder 2000, ja, dann wäre die Aktion meiner Meinung nach ein bisschen sinnvoller gewesen. Sie haben einen Starkoch angeheuert für ihre Versorgung. Ich meine, es... Ja, wenn schon, denn schon. Ich hab aber gestern Kontakt mit Menschen außerhalb der Bubble gehabt, sozusagen. Und da waren Leute dabei, die ich sonst eigentlich als vernünftig einschätze. Und die haben gesagt, mach bitte keine Witze darüber, das ist ernst. Und ich war ein bisschen... Ich habe dann auch gesagt, aber guck mal Leute, ey, 3000 und was mich halt besonders getroffen hat, war dieser Fernsehtyp, der da stand und sagte, ja, wir sehen hier die Sondereinheiten der Polizei hinter uns den Berg zum Schloss hinaufgehen. So, okay, ihr wart also schon da und habt eure Kameras aufgebaut und habt alles ausgeleuchtet und habt Probeaufnahmen gemacht und dann sind die erst da hochgegangen, oder was? Ja, und so ein Zufall auch, dass es jetzt gerade in der Zeit jetzt war, mit dieser Geschichte da in Ila Kirchberg, wo da ja jetzt auch die Opfer so. Migrationshintergrund hatte. Und Oh, man darf nicht immer das Schlimmste annehmen. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber ich versuche da irgendwie so sachlich ja, eine wie Tatsache möglich ist das ja auch in meinem nicht, ne? Kopf Eine irgendwie. Tatsache ist das ja auch nicht, aber das, ja. Aber das Ding ist, also die Zeiten, die gerade der Fakt, dass die Medien vorher davon wussten, zeigt ja eigentlich, dass das nichts damit zu tun haben kann. Weil das war 2 oder 3 Tage vorher. Und die Medien haben ja gesagt, sie wussten das schon seit 7 oder 14 Tagen. Wenn jetzt hier nicht Das stimmt natürlich. ganz, ganz geschickte Psychomanipulation im Spiel ist und die Psychomonitoranalysegeräte angeschaltet wurden, dann, ja, keine Ahnung. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das mit der Sache in Ederkirchen zusammenhängt. Naja, Es gab in anderen Fällen die auch schon eine so Dame ähnliche aus dem Auffälligkeiten. Presseclub meinte heute, das war übrigens ganz furchtbar, Stimmt. dieser Presseclub heute. Also da habe ich mich auch wirklich, ich meine, der eine, den sie da hatten, der hat so ein bisschen beschwichtigt und auch noch ein paar andere Sachen angemerkt, das war ganz okay. Aber so generell mit der Frau Nukun und dieser einen vom Spiegel oder so, war die, glaube ich, ganz schlimm. Und das ging auch die ganze Zeit halt nur so, ja, jetzt müssen hier Hans-Georg Maaßen und die so ganzen Konservativen hier mal sehen hier und so weiter. Also wieder genau dieses Ding im Endeffekt, was sie ja sowieso immer sagen. Ne? Und jetzt haben sie mal wieder ihre Sache, wo sie sich drauf aufhängen können. Und dann fingen sie da an wieder mit irgendwelchen Chatgruppen und so, wo ich mir auch so dachte, naja, das sind dann diese Chatgruppen, wo sich die Leute über den Hitler lustig machen. Und ihr redet jetzt immer noch darüber, als wäre das Hitler irgendwie Verehrung oder so, was die da gemacht haben, was ja absolut nicht stimmt. Da sind sie ja mit auf die Fresse geflogen, da der Reul in Nordrhein-Westfalen mit seinen Chatgruppen. Na, diese Geschichten, wenn ihr euch erinnert. Und das bringen die da jetzt aber trotzdem wieder einfach so, als wäre das halt eine Tatsache. Und so weiter und so fort. Und ich denke mir auch so, ja, also im Endeffekt, was haben die denn auch für einen Rückhalt? Ne? Ihr redet ja die ganze Zeit davon, dass das ja alles so mittig wäre, ne? In der Mitte alles wäre und so weiter und so fort. Aber wo sind denn jetzt die ganzen Leute, die alle sagen, so, hier unsere, ne, so wie die bei den Klimaleuten und so, wo du dann sofort zig Journalisten und alle möglichen Leute hast, die dann da stehen und den Freilassung von denen fordern und dass sie da, naja, dass das doch alles gerechtfertigt ist, was die machen und so. Wo sind die denn Gab alle es in jetzt in deiner diesem Stadt Fall? keine Demo, Chris? Nee, Also bei irgendwie mir waren nicht. 10.000 Menschen unterwegs für die Freilassung Irgendwie nicht, von nee. Prinz Also Heinrich der hat sich irgendwie Hunderten. keiner zu Ja. bekannt und irgendwie Ja, gesagt, doch. das ist richtig und gut, was die da machen und guck doch mal, was hier los ist oder so. Also habe ich Ach nee, überhaupt ich höre nichts gerade, es gehört. war eine türkische Hochzeit. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, also, ne, auch deswegen schon alleine. Ja, aber Also, stimmt schon, es gibt genug Rechte und es gibt aber momentan keine Rechten, die sich da irgendwie zu bekennen oder sagen ich würden, denke, finden wir auch Salaratus gut hat oder so. recht. Salaratus hat recht. Dieser 4chan, der zieht im Hintergrund wieder die Strippen. Das ist ein Asiat. Ich glaube schon. Ja, Tja, noch und. eine Sache zur Richterin. Eine wichtige Sache war da halt noch, warum war diese Richterin jetzt überhaupt so relevant? Weil das halt eine aktive Beamte ist, die im Dienst ist, die Richterin ist. Und wie wird man sie jetzt los? Bisher wird man sie nicht los. Auch mit dieser ganzen Anklage, die jetzt gerade läuft, wird man sie ja wahrscheinlich auch nicht loswerden. Und deswegen will Frau Faeser ja ein neues Gesetz einführen und sie möchte im Endeffekt die Verfassungstreue der Beamten untersuchen lassen. Ja, künftig soll eine Person ihre Verfassungstreue dem Staat beweisen müssen und nicht umgekehrt. Ja, und Ja, das die ist eine Forderung super einer Idee. Beweislastumkehr bedeutet, dass ein Verwaltungsakt im Endeffekt reicht, um einen Beamten zu schassen, wenn der nicht nachweisen kann, dass er verfassungstreu handelt. Also sobald ein Verdacht im Raum steht, der muss nicht konkret begründet sein, muss diese Person ihre Verfassungstreue beweisen. Da wird dann wahrscheinlich, ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das umsetzen lässt. Wird da aus dem Innenministerium dann bald so eine Wie viele Vorgabe kommen? Artikel sehen Sie, Winston? Genau, wie viele Lichter sehen Sie? Ne? Radikalen Erlass, würde ich sagen. Das ist Finden ja. Sie, die Ampel macht sehr gute, besonders gute oder schlechte Politik? Wählen Sie weise? Und der Ne, wie Witz ist sowas. ja, den radikalen Erlass, der wurde ja nicht erlassen, um Rechte aus der Geschichte rauszuhalten, aus Beamtenstatus und so, sondern der wurde damals eingebracht, um Linke da rauszuhalten. Und der wurde bis aufs Messer bekämpft von SPD und Linken und auch später Ja, und Grünen. der gehört auch fest mit zu deren Folklore bis heute, ne? Das ist immer so ein Beispiel für den ganz furchtbaren Staat und wie doof der ist und wie grausam, dass der ja irgendwelche Leute davon abhalten wollte. Und da ist das dann wieder, ist es natürlich wieder bitterböse und schlimm. Und bei dieser Geschichte jetzt ja auch. Also ich würde auch sagen, das erste wundert mich, dass das noch keiner gebracht hat direkt so. Gleich mal zu der Faeser sagen, ja, dann dann beweist uns jetzt mal, dass du keine Linksextremistin bist, so, weil der Vorwurf steht ja auch im Raum von Leuten, dass sie mit Ja, sie hat ja Antifa-Magazinen, diesen Artikel geschrieben Gastbeiträgen, genau, ja, damals. und solchen Geschichten. Dann soll sie das doch jetzt mal zeigen, wie einfach das alles ist. Und die redet ja die ganze Zeit davon, das wäre alles überhaupt kein Problem und das ist dann halt so und das muss man dann halt machen. Ja, dann mach mal. Dann mach mal, Mich hat zeig das uns auch an mal, wie einfach dieses, das alles ist. Das mich hat sollte das ja auch an dann kein dieses Problem sein. Believe Women erinnert, weißt du? Das so ein bisschen selber gefordert wurde im Prinzip, ne? Einfach nur die Ja, Ideologie gut, zu aber ich verändern. weiß, Believe believe all all leftists, ja. Ja. Wobei, weißt du auch, dass die J.K. Rowling nicht zugehören würden, halt aus Gründen. Believe all women, Believe all ausschließende Radikalfeministen. Believe all, bitte in der Fußnote nachschauen. Ändert sich öfter. Believe all Sternchen, ja. Ja, genau. 21.000 Personen gehören zu der Szene. Das sind 0,025% der Bevölkerung. 50 Personen sind. Hey. So, das Westfernsehen fragt sich, Ja. haben Deutschlands Sicherheitsbehörden wirklich die große Reichsbürgerverschwörung vereitelt oder haben sie womöglich mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ja, hier ist man schon nah am Putin-Versteher, wenn man diese Frage stellt, aber also das wird vielleicht auch dann der nächste Begriff sein, irgendwie Reichsbürgerversteher oder sowas. Wer weiß, Die vielleicht in 2 Wochen. NZZ darf das. Die NZZ darf das, weil sie ist ja glücklicherweise nicht in Deutschland. Das finden wir prima. Und deswegen schert sie sich auch nicht so sehr um das, was in Deutschland in den Medien offenbar Common Sense ist, nämlich, dass man nur die guten Dinge berichtet, die der Regierung in die Karten spielen. Also natürlich kommt die auch. Also 0,025% der Bevölkerung oder 21.000 Personen sollen die Reichsbürger ausmachen. Abel hat ja mal gesagt, mit 3% oder 5% oder irgendwas kann man schon irgendwie einen Staatsstreich auslösen. Selbst wenn man diese Theorie anlegt, sind also unsere Freunde von der Reichsbürgerfront noch eine ganze Weile davon entfernt. Aber wir wissen ja, jeden Tag radikalisiert Elon Musk oder alle 11 Minuten radikalisiert Elon Musk einen neuen Reichsbürger auf Twitter, wenn man den deutschen Medien glauben mag. Der Musk kennt sich mit deutschem Staatsbürgerschaftsrecht aus. Und jetzt sagt auch die Dame von der NZZ was, was ich auch sage. Ja, natürlich gibt es Punkte, über die man sich Sorgen machen muss und Fragen, die man sich stellen muss. Punkt 1 betrifft die Gefahr, die von radikalisierten Mitgliedern oder Zellen extremistischer Bewegungen ausgeht. Terror ist immer möglich. Eine offene Gesellschaft, ein demokratisch zugängliches Regierungsviertel, die Verkehrs- und Energieinfrastruktur für 83 Millionen Menschen lassen sich nicht hundertprozentig schützen. Und da muss ich auch sagen, jeder Spinner mit einer Waffe, der aus dem Weg, der zumindest die Waffe verliert und vielleicht auch mal aus dem Verkehr gezogen wird, ja, habe ich gar kein Problem mit. Wer mit Waffen rumfuchtelt und währenddessen irgendwie konspirativ über Aufstände faselt, den kann man schon mal überprüfen. Zum Beispiel eine gewisse Lina E., die das ja ähnlich gemacht hat, die auch das Recht in die eigene Hand genommen hat, nur halt im Kleinen und angefangen hat, Leute, die sie für Nazis hält, mit Waffen zu attackieren Ja, und das dann war später Faeser verschwinden geht es zu doch darum, Der Name ist irgendwelche. zum Beispiel im Presseclub heute auch nicht gefallen. Der Name Lina E. musste ich auch häufiger dran denken. Habe ich mir auch gedacht. Also, da ging es natürlich auch um Das Rache muss. und solche Dinge wurden da angeworfen. Aber ja, da muss man gar nicht so weit zurückgucken. Das haben wir jetzt Und da muss auch. man sich halt überlegen, ne? Also diese Leute haben Menschen krankenhausreif geschlagen. Und auf der anderen Ja, Seite und haben auch wir den da größten, wieder, und ne, darüber hört man fast wenn es nichts. um die Und auf der Unterstützung anderen geht, Seite die haben wir Unterstützung der dieses. Leute, ne, das, was ich eben schon meinte mit der Unterstützung der Leute, bei der Lina E. war es auch so, dass da viele gesagt haben, ja, hier Solidarität und so weiter und Melina. so fort, ja, habe ich jetzt bei der Geschichte jetzt nicht gehört. Ja, also auch überhaupt, also was nimmt das für eine, also müsste nicht, Leute werden krankenhausreif geprügelt, mit Absicht, mit Waffen, müsste das nicht irgendwie größer gewesen sein, auch als irgendwie halt Operettenadliger, Starkoch und Richterin wollen die Macht an sich reißen. Und hier ist ja auch noch die Frage, wir kennen unseren Verfassungsschutz inzwischen. An welchem Punkt werden sie uns sagen, ob oder wie oder warum da V-Männer unterwegs sind. Werden sie uns das sagen? Wird das wieder in irgendeine Verschlusskiste kommen, wie die Daten zum NSU? Oder was wird passieren? Ja, ist halt auch die Frage. Und ich finde, also klar, knastet ruhig mal die Leute ein, die mit Waffen rumfuchteln und vom Aufstand reden. Wenn ihr da ernstzunehmende Netzwerkbildungen und sowas, okay. Aber tut halt wenigstens nicht so, als ob das irgendwie... Oh ja, Herr Fischer. Irgendwie so. Der Herr Fischer, also den habe ich eben kurz vom Stream auch nochmal gelesen und den fand ich wunderbar, muss ich sagen. Weiß nicht, wer von euch den auch noch gelesen hat. Ja, ich habe ihn jetzt auch noch gelesen, weil du dich nicht rechtzeitig gemeldet hattest. Ah, okay. Ich fand den echt sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Willst du was dazu sagen erst? Sonst rede ich die ganze Zeit. Ja, okay, sage ich nochmal was. Also mir ging es größtenteils um einen Auszug davon, den ich auch bei Twitter schon gesehen hatte, wo es jetzt halt um die Geschichte ging, über die wir hier gerade reden. Und da befasst er sich halt mit den rechtlichen Grundlagen und sagt halt, dass das auch nicht so ganz passt, also auf diese Dinge, die da halt stehen in dem Gesetz, hier 81 Absatz 1, Hochverrat. Wer es unternimmt, mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder die auf Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Und da sagt er dann... Das heißt, das ist ein ganz schön strammer Vorwurf, was sie da haben. Das muss man mal gut nachweisen eigentlich. Ich bin gespannt, da kannst du erstmal nicht in U aufsitzen. So. Fischer sagt relativ klar dann im nächsten Absatz, dass das nicht funktioniert. Weil du, also warte mal, wo war es hier? Also es gibt halt diese Regel, ne, dass auch der Versuch einer solchen Handlung schon strafbar ist. Und das werden sie auch argumentieren. Allerdings, was ein Versuch ist, wiederum steht in § 22 Strafgesetzbuch. Klingt wieder kompliziert, ist aber garantiert nicht schwieriger zu verstehen als Ihre Stromrechnung oder die Abseitsregel beim Fußball. Nachdem das klargestellt ist, wenden wir es einmal an. Der Rechtsgelehrte in uns nennt es Subsumption. Anders gefragt, passt die Regel auf den konkreten Fall? Das Ergebnis ist, Stand 8. Dezember 2022, niederschmetternd. Kein Unternehmen der Beseitigung der Bundesrepublik, weit und breit. Keine konkrete Planung, kein Datum, keine Vorstellung vom Ablauf des Staatsstreichs. Stattdessen verfassungswidriges, rechtsradikales Geschwätz, wirres Zeug, individuelle und vielleicht kollektive Straftaten mit abwegiger Motivation, irgendwie anders, aber doch irgendwie auch dasselbe wie die Glaubensbekenntnisse und Umsturzfantasien aller anderen Weltgeschichtsdenker des eigenen Herzens. Weit entfernt, Könige, Führer und Gewaltpropheten jeglicher Wohnadresse immer nur für blöd, nie für gefährlich zu halten, meine ich, dass die Präsentation der Aktion Nikolaus des deutschen Staats doch eher der Selbstdarstellung und politischen Wichtigtuerei als der Wahrhaftigkeit gewidmet war. Ja, und das glaube ich halt auch. Also so viel deutlicher kann man das auch, glaube ich, nicht ausdrücken. Ja. Und er macht ja dann am Ende extra sogar nochmal eine Liste mit 6 Punkten, die wir auch gerne nochmal einblenden können. Genau, die war auch gut, ja. Wo hast du für alle erklärt, die bis dahin irgendwie immer nur verwirrt waren oder so. Erstens, Reichsbürger sind psychisch auffällig. Zweitens, es drohte und droht der Bundesrepublik Deutschland weder ein Staatsstreich noch ein Putsch. Drittens, das Wichtigtuergeschwätz von der Vereitelung eines Staatsstreichs ist nicht aufklärend, sondern albern. Viertens, Gewaltfantasien sind sozial und individuell verbreitet, bedenklich und bemitleidenswert, strafbar nur im Ausnahmefall. Das gilt für Könige wie für Märtyrer gleichermaßen. Fünftens, schöner Seitenhieb auf die letzte Generation hier. Fünftens, der Hammer hängt, wo der Hammer hängt, ein Stabsfeldwebel und ein schwerhöriger Major AD wissen, was gemeint ist. Und sechstens, die Empörungsmaschine möge sprachlich abrüsten und analytisch zulegen. Und gerade bei sechstens möchte ich dem Herrn Fischer aus tiefstem Herzen zustimmen. Absolut. Der John sagt, dass die Lina E. mit Juliane Nagel, Mitglied des Landtags, die Linke, in einer WG gewohnt. Ja, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich auch noch nicht. Dann würde ich auch gerne erst nochmal die Prüfung durchlaufen lassen. Ja, der Herr Fischer liefert, wie immer. Und das war, ich habe jetzt aus dem trockenen Teil vorgelesen, er macht sich auch recht pointiert über den ganzen Unsinn lustig. Also, ja, da ist ja schon eine Hiebe dabei, auf jeden Fall. Ist ein unterhaltsam zu lesender Artikel, obwohl es um trockene Themen geht, auf jeden Fall. Ja, und das wird halt die ganze Sache sein. Da wird jetzt halt interessant sein, warum die Leute verurteilt werden. Vielleicht wegen Zeigen von irgendwelchen Paraphernalia oder sonst irgendwas, aber wegen Hochverrat und Staatsumsturz wahrscheinlich nicht. Ja, und was der Versuch ist, nochmal, eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. Wie er gesagt hat. Man braucht einen konkreten Plan, ein Datum und diese ganzen Sachen. Und dann muss der erste Schritt getan sein und das ist dann der Versuch. Mir graut nur davor, dass wir das jetzt wieder wie so ein Argument vor sich hertragen. Also wäre das irgendwie dann ja eine schlimme Aktion gewesen, wie sie das hier darstellen. Hanau, Halle und der Prinz. Genau, sowas in der Art. Spätestens jetzt kann auch niemand mehr behaupten, dass Rechtsextremismus nicht das größte Problem wäre. Mhm. Absolut. Ne? Ein Staatsstreich. Und wie gesagt, meine Eindrücke außerhalb der Bubble sind, dass Leute das für bare Münze nehmen. Man kann nur froh sein, dass die Faeser so doof ist, dass sie das irgendwie so, dass sie solche Sachen so verkackt. Also jemand, wie gesagt, geschickteres hätte auch vielleicht vernünftige Waffen aufgefahren oder so. Wie der Putin ja auch mal gesagt hat, wenn wir was gesucht hätten, hätten wir auch was gefunden. Ne? Das ist ja schon ein bisschen dilettantisch auch. Mixed-Dog-mäßig. Oh, das war auch von mir. Entschuldigung, habe ich. Nee, doch nicht. Also, oder? Renner im Interview. Diese Renner hatte ja, das ich auch. Schon. Ja. Ich glaub, zuerst das war gesagt, von ne? Mars. Also irgendwas war da, da hattest du denselben Link zweimal irgendwie, aber wenn ich das rauskopiert hatte. Ich hatte dann noch was aus. Fuck, wo war das denn? Also da hatte ich den Link dann rauskopiert und dann kam dieses hier bei raus. Dann weiß ich nicht, ob du ich hatte noch was von der Tagesschau, das habe ich hier noch auf der Uhr. Warum die Medien schon Bescheid wussten. Ja, das kommt, glaube ich, noch. Okay. Ja, ich meine, das hier war auch von dir. Aber gut, dann überspringen wir das. Bin ich hier raus? Also, das, aber da ist. Ja, die Renner von der NTV war, glaube ich, einfach die erste, die das so geäußert hat, oder? So habe ich das verstanden. Ja, das war ja eine Linkspartei-Dame, die hat darüber gesprochen, dass halt viele Medien offensichtlich sehr früh Bescheid wussten. Und hier haben wir halt den Entschuldigungsartikel praktisch der Tagesschau. Ja, bevor du loslegst, sage ich nochmal schnell, beim Presseclub hat die eine Dame gemeint, ja, wir haben ja alle unsere Kontaktleute und wir reden ja ständig mit irgendwelchen Leuten und wir sind ja in diesem Bereich da ganz viel aktiv und da hört man natürlich Dinge und da weiß man das natürlich. Also ist alles vollkommen normal. Durchaus nachvollziehbar, dass das die Frage aufwirft, warum Journalistinnen und Journalisten so gut vorbereitet waren, welche Informationen vorab bekannt waren und ob dies Beschuldigten möglicherweise gar ermöglicht hat, vorgewarnt zu werden. Ja, das wären auch Dinge, die mir einfallen. Oder Leute, die sich absetzen oder irgendwas. Aufgabe von Journalisten, die investigativ zu Themen der inneren Sicherheit arbeiten, ist es, im Bilde zu sein über die Sicherheitslage. Wie macht man das? Einerseits verfolgt man selbst, soweit dies möglich ist, was Extremisten machen, zum Beispiel auf Kundgebungen, aber auch auf Social Media oder in einschlägigen Telegram-Kanälen. So waren einige der zentralen Akteure dieser Gruppe für Journalisten alte Bekannte, wie zum Beispiel radikalisierte Querdenker mit und ohne Bundeswehrhintergrund, als auch einzelne Reichsbürger. Über mehrere Mitglieder der Gruppe wurde in den vergangenen Monaten deshalb in anderem Kontext bereits berichtet. Ist ja alles schönes Blabla, aber woher wusstet ihr von einem Zugriff der Sicherheitsbehörden? Habt das Gefühl, es taucht hier gar nicht so auf. Ich meine, dass ihr die kanntet und so geschenkt. Aber die werden ja nicht auf Twitter geschrieben haben, hey, oh Scheiße, da kommen Leute den Hügel hoch, weil das habt ihr gefilmt, wie die Leute den Hügel hochgekommen sind. Darüber hinaus gehören regelmäßige Gespräche mit Sicherheitsbehörden zum Recherchealltag. sogenannte Hintergrundgespräche, in denen man Fragen stellen kann und mal mehr, mal weniger detailliert Auskunft bekommt. Je nachdem, was die jeweiligen Gesprächspartner für angebracht halten. Oder der Herr Haldenwang oder die Frau Faeser für angebracht halten, würde ich jetzt hinzufügen. Und natürlich, dann sagt er, ja, die sprechen sich ab, damit die Journalisten da nicht reinfunken und so. Aber das erklärt mir alles nicht, warum die Journalisten mit Kamerawagen vor Ort waren. Im konkreten Fall waren sehr viele Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene an den Ermittlungen beteiligt. Das liegt daran, dass die Mitglieder der Gruppe in zahlreichen Bundesländern zu Hause waren. Aus diesem Grund war die Zahl der Journalisten, die über die Ermittlungen im Bilde waren, in diesem Fall auch ungewöhnlich hoch. Hä? Wie jetzt? Also weil das in mehr Bundesländern war, war das okay, dass die denen verraten haben, dass sie dann im bundesweiten Zug... Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Artikel verkauft mich für blöd. Am Morgen der Razzia gegen die Gruppe um Heinrich, den 13. Prinz Reuß, ging es darum, den Einsatz der Polizeikräfte nicht zu gefährden, indem zu früh über die geplanten Festnahmen berichtet wird. Die Wagen mit den Lichtern und ich meine, wisst ihr, wie das aussieht, wenn die vor Ort was filmen, wenn einer mit dem Mikro steht, was das für ein Aufwand ist? Ob ihr uns verarschen wollt, habe ich gefragt. Tatsache ist aber, dass alle Beschuldigten angetroffen und sämtliche Haftbefehle vollstreckt wurden. Na, da haben wir aber nochmal Glück gehabt, ne? Die Clan-Mitglieder sind vielleicht nicht so dumm oder so größenwahnsinnig. Ich finde es eine Bankrotterklärung mit einer Inszenierung. Hat dies nichts zu tun. Danke, Tagesschau. Danke, dass du mich beruhigt hast. Es geht mir schon viel besser. Mega lol. Ja, den Generalstasi, wie heißt es, Generalbundesanwalt, der hätte auch gesagt, dass sie nichts durchgestochen hätten. Wer es glaubt, ne? Also dürfen ja auch nicht. Deswegen müssen sie das so sagen, ne? Tja, und was ich auch gehört habe, ist, dass auch teilweise Mitglieder von dieser Gruppe, wie auch immer, darüber auch in Kenntnis gesetzt wurden. Vorher. Also die wussten sogar selber, dass da was kommt. Also was für ein seltsamer Umgang mit so einer krassen Gefahr für unsere Nation. Tja, aber die können sich feiern. Okay, der Artikel. Oh je. OMG, habe ich auch gelesen. Du hast den auch gelesen. Das ist die absolute fucking Bankrotterklärung des Volksverpetzers, das hier zu veröffentlichen, weil es ist im Endeffekt mein Kampf. Also die Version von dem Thomas Laschek von mein Kampf. Das wird jetzt kein braver Text. Entgegen der panischen Rhetorik derjenigen, die Hass und Lügen über Volksverpetzer verbreiten, sind wir extrem bemüht darum, differenziert zu sein. Ja, nichts Falsches oder Missverständliches zu schreiben. Jedes einzelne Detail korrekt hinzubekommen. Nicht nur, weil wir unserem Selbstanspruch gerecht werden wollen und es halt das Richtige ist, sondern weil unsere Feinde, die eben Feinde der offenen Gesellschaft sind, sich gnadenlos auf jedes Detail stürzen, um uns zu vernichten. Mit Klagen, Lügen, Shitstorms. Wenn das nicht stimmen würde, ne? Dass er gute Argumente hätte, dass er sich was überlegt hätte oder so. Aber meistens ist das doch, was man gelesen hat, ziemlich aus den Fingern gezogen, an den Haaren herbeigezogen. So. Das wird kein braver Text, denn ich habe die Schnauze voll. Brav sein, nichts Falsches sagen, vorsichtig sein, hat ja ohnehin einen Scheißdreck gebracht. Corona mag bald endemisch werden, aber das Virus der Fake-News-Pandemie passiert gefährlicher denn je, während wir in einer Mischung aus Triumph, Impfungen und Kapitulation durch Seuchung vor dem Virus nach und nach die letzten Maßnahmen aufheben, verspüren die Hassverseuchten merkwürdigerweise Aufwind. Die Kämpfer für die Wahrheit sind ausgebrannt. Ja, die größten Protagonisten der Pandemie-Leugner-Szene sind weg vom Fenster. im Knast, im Ausland und haben sich ihre Zukunft zerstört. So viel Leid, wie sie mit ihrem Hass und Lügen über die Menschen gebracht haben, kann ich leider kein Bedauern empfinden. Aber sie war noch nie wirklich das Problem, oder? Natürlich, sie haben enormen Schaden angerichtet. Sie sind mitverantwortlich für viele vermeidbare Infektionen. Die Folgen davon, dass sich einige nicht haben impfen lassen. Und mitverantwortlich an allem tödlichen Schaden, der daraus folgte. Aber lange, während der Pandemie, haben wir, die wir gegen diesen Hass, gegen diese Lügen, diese Manipulation und Betrüger gekämpft haben, den breiten Support der Mehrheit gespürt. Und die Mehrheit ist immer noch demokratisch, wissenschaftsbasiert, empathisch. Versteht mich nicht falsch. Aber sie ist ausgebrannt, sie zieht sich zurück, sie ist müde. Ich auch. Diese Tage spüre ich die Last. Denn den Mantel der Wortführer des Hasses und der Desinformation haben andere übernommen. Und zwar nicht irgendwelche Spinner mit Telegram-Kanälen, sondern diesmal sind es Spinner mit Kolumnen in großen Tageszeitungen und Bundestagsmandaten. Und zwar nicht nur in der AfD. Denn während sie natürlich auch pausenlos gelogen und gehetzt haben, so hatten die Querdenker doch mit einem Recht. Sie waren Außenseiter. Der Mainstream, wenn man es etwa verkürzt sagen möchte, hat auf die Fakten und Experten gehört. Einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine Razzia bei einer weiteren rechtsextremen Terrorzelle in jüngster Zeit, die die Regierung stürzen will und plant, Menschen zu ermorden. Nein, nicht die, auch nicht die, auch nicht diese Nazi-Mörder oder diese Nazi-Mörder oder die, diese Gruppe, die mit dem Adligen der AfD-Politikerin, Soldaten, Polizisten und den vielen Waffen, die sie nach allem, was man hört, legal besessen haben. Alles Beispiele aus den letzten 3 Jahren übrigens, aber dazu später mehr. Schon wieder Rechtsextremisten, schon wieder mit Verbindung zur AfD, schon wieder Pandemieleugner, schon wieder Umsturzpläne, Terrorpläne. Es sind immer dieselben verdammten Lügen und Verschwörungsmärchen, die die Wahnsinnigen radikalisieren. Und diese sind nur die Spitze des Eisbergs an Hass und menschenverachtender Scheiße. Ich habe es so satt. Denn dieser Wahn, das sind alles längst keine Einzelfälle mehr, wie euch manche pseudoliberale oder konservativer Terrorklatscher weismachen wollen und euch schnell mit dem bösen, schwarzen Mann ablenken wollen. Das ist schon anstrengend. Und jeden Tag kriege ich das Kotzen. Denn als wäre das nicht schlimm genug, gucken wir als Gesellschaft kollektiv nur noch zu. Ich war auf vielen Veranstaltungen, wo sich ganz viele herzensgute, schlaue Menschen gegenseitig versichert haben, wie dramatisch die Situation ist. Alle kennen das Problem, gründen Organisationen, Zeitungen, Gremien. Alles super, alles toll, alles fucking nutzlos. Und ich nehme Volksverpetzer hier nicht davon aus. Was für einen Sinn hat es denn, wenn wir Fakten in den Wind schreien, wenn wir Studien haben, Argumente, Quellen, wenn wir einfach halt verdammt nochmal Recht haben? Wenn dann opportunistische Arschlöcher aus der Mitte der Gesellschaft, aus den angeblich so gleichgeschalteten Mainstream-Medien, aus den großen Parteien dann einfach alles nur zunichte machen, weil sie glauben, das Bedienen der Gaga-Narrative der Nazis und Aluhüte könnte ihnen ein paar mehr Stimmen oder Klicks bieten. Oder weil sie halt Angst um ihre Machtposition haben und ihre Millionen. Ihr kotzt mich so an. Ja, das glaubt er wirklich, ne? Ihr könnt mich dafür anbrüllen, aber seien wir ehrlich. Das werde ich doch tagtäglich so oder so. Aber jemand muss es mal sagen, es sind auch Populisten wie ein Merz oder ein Söder. Es sind Hass- und Desinformationsmedien wie die Axel Springer-Blätter, Welt und Bild, in denen jetzt quasi genau die gleiche hasszerfressende Scheiße steht, wie zuvor in Telegram, nur halt jetzt angeblich in seriös, mit mehr Dog-Whistles. Aber während sich alle gerne von den Aluhut-Spinnern in Telegram distanziert haben, als es nichts gekostet hat, wird jetzt oft geschwiegen. Ich merke es bei mir selbst. Wir wollen doch fair sein. Aber wenn die Gegenseite nicht fair spielt, wird das nichts. Ich habe Bauchschmerzen gehabt bei den letzten Sätzen aus Angst vor den Repressalien, die diese mit sich ziehen könnten. Wir sind ein fucking gemeinnütziger Block mit Ehrenamtlichen. Wir leben nur von Crowdfunding und ich muss es mit dem milliardenschweren Absel Springer Verlag aufnehmen, der Hetzbeiträge veröffentlicht, unter anderem über Volksverpetzer und Leute vor Gericht zerrt, wenn sie was von uns zitieren, weil sie unsere Reputation und Reichweite vernichten wollen. Wenn Klimaaktivisten einfach fucking verzweifelt sind, weil die alten, fett gewordenen Eliten zu faul und zu korrupt sind, um ihren Arsch zu heben, um den verdammten Planeten zu retten. Und dafür sogar von Gerichten bescheinigt zu bekommen, dass sie ihre Anliegen unser Grundgesetz verteidigen. Ach guck, da ist es schon. Und dann halt sich auf die Straße kleben, werden sie hysterisch zu einer Raff aufgeblasen. Von genau denjenigen, die mitverantwortlich sind, dass sich Deutschland nicht an seine Ziele und Abkommen hält, dann platzt mir der Kragen. Ja, so wie Dublin oder Schengen oder Maastricht. Ja. Ich weiß auch nicht, was er meint. Wenn er Schengen nicht meint, was meint er denn dann bloß? Naja, also auf jeden Fall das erste Ding, wo Klimaraff ins Spiel gebracht wurde, war ja bei dem Herrn Tazio Müller, der ja selber gesagt hat, wenn die nicht ernst genommen werden, dann droht die grüne Raff. Ist ja nicht so, wie sie es jetzt hindrehen wollen, wieder mit diesem Gaslighting, dass es dann wieder heißt, so ja, ihr, die gesagt habt, die sind extrem, ihr seid da schuld dran, sondern die Parallelen werden ja auch von diesen Leuten selber gezogen, das soll man gar nicht so tun. Aber ich kann nicht aufgeben. Zu viele Leute, die es besser wissen, schalten ab und können nicht mehr zusehen. Wir können diesen Hass und die Lügen nicht einfach gewinnen lassen. Sie sind größer, stärker, reicher, aber sie sind nicht mehr. Und wenn es letzten Endes einfach nur Trotz ist, der mich nicht aufgeben lässt, ich werde nicht schweigen. Denn ich weiß, dass so viele wissen, was deren Machenschaften sind. Sollen sie mich hassen, mich verklagen, mich bedrohen? Ich habe es eines auf meiner Seite, was sie fürchten. Die Wahrheit. Lol. Ja, wenn das wenigstens richtig wäre, wenn das wenigstens stimmen würde, aber es ist ja leider nicht so. Dann würde sich auch aufregen, ne? Also ist ja nicht. Wahrheit ist, was sympathisch ist, oder wie? Das ist ja genau so. Und wenn die anderen sich auch aufregen, dann haben sie das Gefühl, haben sie recht und das wird nicht gehört oder so. PS, und wenn du all dies nicht tun kannst, unterstütze diejenigen, die das tun, wenn du magst, uns. Gib Geld! Gib Geld! Ich will, dass du Geld gibst. Geld soll da sein. Macht. Geld von ihm. Sag mal, bist du so, tone deaf finde ich halt immer noch den besten Begriff dafür. Bist du so, dass du dich merkst, dass du dich genau benimmst, wie jeder, also wie es der Herr Fischer eben ausgedrückt hat, jeder Größenwahnsinnige, der glaubt, in seinem Wesen müsse die Welt genesen und er hätte die Wahrheit gepachtet. Du sagst es ja sogar selber, dass du die Wahrheit gepachtet. Und dieses alles, was auch nur in die Nähe von Konservativität gerückt wird, dann, da dreht ihr dann völlig durch. Da ist das alles gleich Nazi und was weiß ich. Ey. Junge, ich kann mir vorstellen, dass du ausgebrannt bist. Du bist ausgebrannt, so wie es Don Quixote war, nachdem er die Riesen besiegt hat, die halt leider Windmühlen waren. Klar gibt es Nazis, klar gibt es Leute, die einen Umsturz planen, aber A, tun die das mit oder ohne den Volksverpetzer? Und B, ja, Prinz Heinrich der 13. Reuß, ja. Und ein Koch und eine Richterin. Die würde dann Justizministerin werden. Ich meine, mal ganz davon abgesehen, von dieser ganzen Operette, die da drum ist, abgesehen, wie hätte das funktionieren wollen? Du gehst in den Bundestag und dann nimmst du dann Geiseln und dann sagst du, das ist jetzt der neue Präsident, oder was? Oder wie genau? Wie genau hätte das funktioniert? Und dann hätten die Soldaten dann ihre Ex-Kollegen angerufen und dann gesagt, hier, ich bin's, der Erwin. Ich habe früher doch auch bei euch in der Kaserne gearbeitet. Könnt ihr bitte den Putsch unterstützen, oder was? Ja. Und das wäre dann in ganz Deutschland, weil wir sind ja so ein scheiß föderaler Staat, ne, wo jeder zustimmen muss und eigentlich auch jedes Land sich selber regieren kann im Zweifelsfall und sagen kann, du, wir hören nicht auf euch. Also, ja. Und Ich finde es schade, dass er noch wütender geworden ist, der junge Mann hier. Und ich würde ihm echt mal das Abschalten gönnen und vielleicht auch mal einen Therapeuten. Also, ich meine das gar nicht jetzt flapsig mit dem Therapeuten, sondern. Na, Therapeut, ja, weiß nicht, aber vielleicht sollte er sich auch inhaltlich dann nochmal auseinandersetzen, um zu sehen. Ja, aber auch mal Jetzt bin rausfinden, ich woher ganz. kommt denn dieser Jesus-Komplex, den er da teilweise an den Tag legt, finde Ach, ich. das haben doch viele Leute, das finde ich gar nicht so wichtig, aber dass er irgendwie. Ja, aber wenn man das für sich doch Also irgendwie, wenn seine man das ganze für Arbeit sich ist doch doch so, dass er irgendwie. immer nur so die Halbwahrheit erzählt. Er kann ja doch nicht erzählen, er wird die Wahrheit erzählen. Das muss man reflektieren, irgendwann mal es erkennen und sich in den Arsch beißen und dann was Vernünftiges machen. Aber das finde ich ist Voraussetzung erstmal, dass er überhaupt weiterkommt. Ne? Wenn er nicht ehrlich ist, nicht ehrlich schreibt und keine Kohle hat, dann kommt das von alleine auch nicht. Ne? Bei den anderen kommt das auch vom Staat. Die so tun, als wären sie ehrlich, die anderen Faktenfinder und so Leute. Ne? Tja, mit sowas rennt er doch offene Türen ein. Das finde ich sehr interessant, dass halt das Geschrei derzeit immer noch so groß ist, obwohl ja deren politische Vertreter an der Regierung sitzen. Ja, Ich und meine, die machen doch eigentlich schon das, was die wollen. der Jetzt Chat. schreien sie noch umso lauter. Ja, er hat halt keine Einkommen. Ne? Das ist, vielleicht ist so der Ruf nach dem Staat hier, finanziere mich oder so. Aber das schreibt er ja so explizit nicht. Ne? Ich hätte jetzt gern ein Video davon, wie Caroline Kebekus nach diesem Text, nachdem der den Text vorgelesen hat, zu ihm hingeht und sagt, wie kann man nur so übertrieben reagieren? Heul offline. Voll offline. Ja, apropos die Wahrheit und so, hier haben wir den former Head of Trust and Safety bei Twitter, der jetzt ganz viel in den letzten Teilen der Veröffentlichung von den, wie nennen Sie es, Twitter-Files vorgekommen ist, den Herrn Ross. Und hier haben wir einen Blick in die Vergangenheit, wo er sich darüber aufregt, dass sich die Leute über die Women's Marches in Washington aufregen. Weil da gab es ja damals Antisemitismus-Geschichten mit dieser fantastischen Frau, ja, wie hieß sie, nicht Mansur, aber so ähnlich, Sasur, ne, hieß sie. Linda Sasur, genau. Ja. Das war eine von den Organisatoren, diese Kopftuchdame. Und ja, also man soll nicht sagen, das sind die falschen Feministen, weil haben wir denn von diesen Wahlen nichts gelernt? Und dann fügt er hinzu, ja, die Person in Pink ist definitiv eine schlimmere Bedrohung für deine Art von Feminismus als die actual Nazis in the White House, also im Weißen Haus von Donald Trump, da gab es tatsächliche Nazis, laut dem former Head of Trust and Safety bei Twitter. Wen hatten die da? Von Ribbentrop oder S? Oder? Tatsächliche Nazis. Ja. Wenigstens Ja. Oswald Mosley? Mehr braucht man eigentlich über diese ganze Geschichte nicht zu sagen. Und jetzt hat er seinen, sehe ich jetzt gerade erst seinen Mastodon-Account verlinkt im Profil. Aber das ist natürlich nicht von 2017, das ist natürlich von heute. Ja, actual Nazis. Also, das ist total richtig, dass die Leute sich jetzt über Missinformationen heutzutage aufregen bei Elon Musk, so wie hier die niedersächsische Landesregierung, die diese Woche geschrieben hat, im Laufe des morgigen Tages werden wir den Account der niedersächsischen Landesregierung löschen. Fehlende Kontrollen und mangelnde Verifizierungen führen zudem zur Verbreitung von Hass und Hetze im Netze, Falschinformationen und Verschwörungserzählungen. Das ist für uns nicht länger hinnehmbar. Wir sagen Tschüss, Twitter. Und das gleiche mit wir sagen Tschüss, Twitter, hat dann auch der Ministerpräsident Herr Weil nochmal rausgetwittert. Ja, die Sächsische Landesregierung war auf jeden Fall bei mir in der Corona-Zeit ein ganz In der sinnvoller Kontrolle. Account, wo ich mir jeden Tag immer wieder angucken konnte, dass diese hohen Corona-Zahlen sich nicht wirklich übertragen auf das Intensivbettengeschehen, was ja eigentlich das war, was sie gesagt hatten, wo sie jetzt drauf gucken wollen, aber das war ja dann doch wieder egal, weil ja die Zahlen so hoch waren und deswegen musste man dann doch seine Lockdowns machen, Pandemie der Ungeimpften und so weiter und so fort. Und da konnte ich mir dann schon jeden Tag angucken, dass sie sich an ihre eigenen Vorgaben nicht halten, weil sie ja so übervorsichtig sind und alles wieder besser wissen. Und ja, aber Verbreitung von Falschinformationen, ne? Und Hass und Hetze der Pandemie der Ungeimpften, Verschwörungserzählungen, ist nicht länger hinnehmbar. Jetzt ist Twitter ein ganz schlimmer Ort. Ne? Jetzt ist das ganz furchtbar da. So eine Verifizierung, das muss doch jeder für sich selber machen. Ob er das glaubwürdig findet oder nicht und aufgrund welcher Quellen sozusagen. Na gut, da hatten wir jetzt auch Beispiele dafür, wo da erst ja schon Schaden entstanden ist, weil irgendwelche Leute sich da als sonst wer ausgegeben haben, aber dann doch einen blauen Haken hatten. Das ist was mit dem Haken, ist ja gemeint, okay, ja. Okay. Ich dachte, es geht um News-Verifizierung oder so. Nee, war ich glaube, es geht schon um den Haken. Also das war ja schon ein Problem. Aber natürlich auch von Seiten von diesen Leuten, die das halt beweisen wollten, dass das ein Problem ist, ne? Von deren Seite ja auch. Also da gab es ja auch Leute, die sich dann als andere rausgegeben haben, so nach dem Motto, hier, guck mal. Ja, und mehr Kontrolle. Also mit dem, was Musk jetzt angekündigt hat, wird dieser Mode ja immer attraktiver. Also nicht, dass ich den Haken will, aber Twitter-Edit zum Beispiel ist ja schon was. Echt? Das gibt es jetzt auch? Hin. Das habe ich noch nicht gelesen. Bis zu 1080p Video und ich bin mal gespannt, was aus Twitter wird halt. Also vielleicht wird das in 5 Jahren noch gar nicht mehr die Plattform sein, wie wir sie jetzt kennen, sondern eher so eine Art Multiformat-Plattform. Ja. Bin sehr gespannt. Okay. Ja, die Videos sind etwas besser geworden, schon auf Twitter, ne? Ich glaube ja, dass die niedersächsische Landesregierung endlich Verantwortung für die Verbrechen des Skorpions übernommen hat und deshalb Twitter verlässt. Ja, du Skorpions überhaupt bei Twitter, prüf doch sowas mal nach. Hobby-Journalist. Und dann sind sie ja bestimmt gar nicht verifiziert. Und außerdem sind sie verifiziert, nicht aus Hannover, sondern aus Mellendorf. Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Ha, liegt es nicht in Niedersachsen? Schachmatt, Ade ist. Das ist in der Mark, aber es ist nicht in Hannover. Und jetzt habe ich nochmal dieses Jahr ausgegraben, wo sich ja am 7. Januar 2021 die Landtagspräsidentin unbedingt äußern musste. Ne, das muss sein. Sie musste sich unbedingt äußern zu den Unruhen in Washington. Washington? Ja. Das geht dir ja voll an. Muss sein, absolut. Weil angesichts der Stürmung des Kapitols in Washington zeigt sich die Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta erschüttert. Die Bilder, die uns in der vergangenen Nacht aus Washington erreichen, sind zutiefst verstörend. Der Präsident der ältesten Demokratie der Welt hat seinen Anhänger dazu aufgerufen, gegen die Ergebnisse einer legitimen demokratischen Wahl anzubegehren und Gewalt billigend in Kauf genommen. Ja, citation needed. Also ich habe nachgeguckt, die Scorpions sind auf Twitter und sie sind verifiziert. @Scorpions mit kleinem S. Okay. Der Sturm auf das Kapitol war nicht weniger als ein Anschlag auf das Zentrum der US-amerikanischen Demokratie. Er führt uns vor Augen, wie verletzlich selbst gefestigt erscheinende Demokratien sein können, wenn Hass und Hetze sich Bahn brechen. Die Ereignisse in den USA sind uns Mahnung, auch in unserem Land fortwegen zu prüfen, ob die demokratischen Institutionen hinreichend geschützt sind. Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Ja. Never let a crisis go to waste, sag ich da nur. Auch wenn es gar nicht in deinem Land ist. Nur zu dieser Scheiße kannst du dich äußern. Aber wenn irgendwo in dem anderen Washington, in dem Bundesstaat oder in Oregon, da in Portland, die Leute mit Fahnen auf der Straße stehen, wo auf Deutsch antifaschistische Aktion draufsteht, das ist wieder egal. Ne? Da muss man sich nicht so äußern. Das ist ja nur Antifaschismus. Da gab es bestimmt viel mehr Faschisten, die man bekämpfen musste. Das war von Mars. Das habe ich ein bisschen runtergescrollt wegen dem Bild. Da war so ein dickes Bild dabei. Das Bild muss man nicht auch noch zeigen. Von Novo. Nicht von Mars, von Mammon. Ich wollte gerade sagen. Ja, sorry. Etwas verwirrend. Ja. Die EU möchte jetzt in Ungarn richtig irgendwie reinfuschen, sozusagen. Und ja, sag bloß. Ja, das müssen sie ja schon länger ganz genau, weil jetzt auch in, was das Finanzielle angeht. Und dazu wollen sie den ganzen großen Batzen des Geldes, das den Ungarn zusteht, direkt an irgendwelche Institutionen durchreichen, die im Staat dann irgendwie die Opposition machen oder so. Habe ich das jedenfalls verstanden? Kann sein, dass es nicht unbedingt oppositionelle Institutionen sind, die da unterstützt werden, aber die wollen das Geld lieber NGOs geben, die sie dann selber finanzieren. Ja, das ist ja schon mal alles. Ist mir aufgefallen, dass 10 Milliarden Euro jedes Jahr angeblich, oder 2021 jedenfalls, in NGOs gesteckt haben. Und da muss ich doch irgendwie denken, dass jeder Verein, der mir erzählt, dass er von Spenden lebt, ja wahrscheinlich irgendwie lügt oder so. Ich weiß nicht genau, also was kann man denn davon alles finanzieren, 10 Milliarden? Da kann man schon zumindest eine ganze Menge Mitarbeiter beschäftigen für, die eben entsprechend das vermitteln oder so in die Bevölkerung. Ich weiß nicht, wenn sie sich die alle als Sozialarbeiter halten würden oder so, wäre das wahrscheinlich dann würde das wahrscheinlich auffallen, dass das viel zu viele sind oder so. Also, das finde ich jedenfalls komisch. Und natürlich die Art, in Ungarn so reinzufischen, fuschen in ihre Demokratie, geht überhaupt nicht. Ne? Und das wird wahrscheinlich für Ärger sorgen und ein Meilenstein werden auf dem Weg zum Zerbrechen der EU einfach, ne? Ja, Meilensteine. Die sagen halt eben so, ja, Ungarn muss 27 Supermeilensteine erreichen. Supermeilensteine, ja, das auch genau. Noch. Damit sie das Geld kriegen. Da fühlt man sich total gut, wenn man so aufgefordert wird, irgendwelche Meilensteine zu erreichen. Und ansonsten, ja, das werden ja die üblichen Dinge so wahrscheinlich wie, sein. Ne? Ihr braucht so Genderquoten irgendwo. Sag mal lieb, sonst... Ihr braucht Diversitätsquoten. Kauft mir kein Öl mehr ab oder so. Mhm. Ja, ich glaube, das wird das ganze Programm sein, ne? Was wir halt Menschenrechte und so, ne? Also... Ja. Ja, also, weiß ich nicht genau, was dahinter steht. Möglicherweise wollen sie auch die ja, mit den 10 Milliarden dann das dann. Und wenn sie es nicht selber machen, dann kriegen es irgendwelche NGOs für Menschenrechte. Dann wollen sie ja den Sexualkundeunterricht wieder ein bisschen aufpreppen. Also. Ja, gut, das weiß man natürlich nicht. Es kann dann halt sein, aber ja, also. Ja, ich meine, 27 mal schauen, Punkte. Aber dass es halt Quatsch sein wird, ist sicherlich klar. Ich meine, irgendwelchen NGOs halt Geld geben, ja, super Idee. Ja. Hm. Finde ich auch. Und auch total demokratisch und so. Ne? Also die eben, Leute, die, so die, Leute, die wählen gehen und sich eine bestimmte Regierung wählen und so weiter. Ich weiß, ist da jetzt nichts irgendwie bekannt von irgendwelchen Wahlmanipulationen oder so in Ungarn. Und der Orban wurde doch auch schon mal abgewählt und dann wieder gewählt. Also es scheint ja auch möglich zu sein, dem seine Macht wegzunehmen, wenn man das möchte, in Ungarn. Na, das scheint ja jetzt auch nicht unmöglich ja, zu sein. Wegen Fake News und ja, der Manipulation sind die Ungarn so urbanisiert, dass sie jetzt immer weiter wählen. Deswegen müssen wir Annette Kahne und eine Taskforce dahin schicken. Ja, Fakt ist, dass sich die Ungarn das, sag ich mal, so vermutlich nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Ja, und dann sind die immer die Ersten, die wieder raus sind. Die sind nicht ganz so spineless wie die Deutschen. Halt. Wahrscheinlich nicht, nee, genau. Und wenn die sagen, nee, wenn wir davon 6/8 jetzt gar nicht kriegen oder so, dann könnt ihr euch eure EU auch in die Haare schmieren oder so. Ja, ja, wir finanzieren uns ja hier unsere NGOs auch alle selber, das wollen sie wahrscheinlich auch so haben. Und wenn sie es in Ungarn nicht machen, dann kriegen sie es direkt von der EU dann die NGOs oder wie. Nimmst du das Staatsgeld nicht, dann kriegst du eben EU. Ja. Zivilgesellschaft, Hashtag Zivilgesellschaft. Schön als Christen, ey. Wie es ja auch im Chat der Julius Jui sagte, das, in Ungarn berichten die Zeitungen nicht mal mehr regierungskritisch, ne? Die ganzen Medien. Das ist ein Zeichen von fehlender Demokratie, wenn die immer nur das gleiche Narrativ verbreiten, wie es die Regierung verbreitet, oder? Absolut, natürlich. Wird Ungarn gesehen. Ja. Aber wie hat die von der Leyen gesagt, we have tools. Ne? We have tools. We have NGOs. They have Gulasch and Paprikash and Perke. Da kann die lange gucken. Ach, Griechenland. Nie kommst du zur Ruhe. Ja, Griechenland, die Europäische Union, möchte man es mal sehen, wie es ist. Ja, auf dem Bild sehen wir eine von 16 Vizepräsidenten und Präsidentinnen vom Europäischen Parlament. Es wird da ja nach Proporz vergeben. Von den Fraktionen. Und ja, diese Dame wurde jetzt aus der Partei ausgeschlossen, musste zurücktreten und ist mit vier anderen Personen festgenommen worden im Rahmen einer Antikorruptionsuntersuchung. Wer da die Fäden gezogen haben soll, wurde von offiziellen Stellen noch nicht gesagt, aber manche Tageszeitungen im Ausland haben ein bisschen recherchiert und alles deutet hin, dass das Emirat Katar Einfluss ausgeübt hat auf das Europäische Parlament. Moment, Katar? Ja. Das sind doch die mit der Fußball, also da läuft doch jetzt so ein... Das kann doch nicht sein. Ach, dass ja, die also irgendwen bestochen haben. Das sind ganz böse Fake News, alles ist klar. Wie das mit der Fußball-WM hinkam und was die da alles für geheimdienstliche Methoden angewendet haben, um das irgendwie glatt zu stellen, darüber haben wir ja schon öfters gesprochen. Aber hier geht es jetzt halt auch um den politischen Einfluss, was Kooperationen über Entwicklungshilfe angeht, was Fördergelder von der Europäischen Entwicklungshilfebank angeht und was halt diplomatische Anerkennungsprozesse angeht, Visa, freies Reisen und solche Sachen. Und natürlich auch so Sachen wie diese Gasdeals und andere Infrastrukturdeals, die dann Hermes-Bürgschaften bekommen, beziehungsweise Bürgschaften von der Europäischen Investitionsbank, die das Europäische Parlament beschließen kann. Das waren die Hauptgründe, warum da wohl Geld geflossen ist. Und es wird halt davon ausgegangen, dass sich da eine richtige kriminelle Organisation unter den Lobbyisten gebildet hat, die halt jenseits von dem, was die Lobbyisten ja sowieso schon an umfangreichen Maßnahmen haben, die Abgeordneten zu incentivieren, ihre Standpunkten Gehör zu schenken. Das ging halt weit darüber hinaus. Gut, hier ist jetzt von einer Summe von 600.000 Euro Bargeld beispielsweise die Rede. Es ist jetzt natürlich nicht so viel. Muss sich halt noch zeigen, was da noch alles gefunden wird. Und viele Sachen werden ja da auch nicht in Bargeld geregelt und vor allem dann ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt in Brüssel, wo der Sitz der Europäischen Union ist. Aber die Dame wohnt ja in Griechenland. Also denke ich mal, werden die Ermittlungen in Griechenland jetzt auch weitergehen. Sie war da wohl eine der Redelsführerinnen, die auch diese Korruptionsvorschläge eingegangen ist. Hat sich in der Vergangenheit auch mit sehr vielen Pro-Katar-Reden hervorgetan im Europäischen Parlament, was ja an sich nichts Verwerfliches ist. Aber der Duktus, ich weiß nicht, ob euch noch an das erinnert, was ich mal vorgestellt hatte, wegen der Fußball-WM. Sportdiplomatie hat einen historischen Wandel in dem Land Katar bewirkt, dessen Reform die arabische Welt inspiriert hat. Ja, das war halt einer von diesen Standard-Talking-Points, die halt auch in der Fußball-Community von den katarischen PR- und Consulting-Firmen, die angestellt wurden, verbreitet wurden, um Gutes zu tun für Katar. Ja, natürlich sind alle schockiert und die Antikorruptionsbeauftragten sagen, was, das hätten wir ja gar nicht ahnen können. Geld dürfe bei den Entscheidungen Europas größten Parlament keine Rolle spielen. Es droht sonst ein gewaltiger Vertrauensverlust. Ja. Ich meine, ja, Leute, zu spät man muss sich das sagen, mal vorstellen. Ne? Die Polizei hat diese Dame aber wohl erwischt, wie sie versucht hat, noch Geld irgendwie, dass sie tütenweise in ihrer Wohnung gelagert hatte, wegzuschaffen. Ihr Vater ist mit dem Koffer los, voller Bargeld. Den haben sie irgendwo mitten auf der Straße gefasst, so ungefähr. Also, das waren mal wieder, also, wie viele kompetente Verbrecher gibt es eigentlich unter den Politikern? Das macht mir irgendwie Sorgen, weil wir finden immer mal wieder einen, der total bekloppt ist und halt zum Beispiel das Bargeld in der eigenen Wohnung in Brüssel oder in Griechenland, weiß ich jetzt nicht genau, halt in Säcken aufbewahrt. Aber was ist mit denen, die wir nicht finden, weil sie das richtig schlau machen? Oh oh. Genau das würde ich mir auch denken. Ja, das sind hallo Ursula. Entweder ist die Dame einfach fallen gelassen worden, weil die aus irgendwelchen Gründen in Ungnade gefallen ist, oder die hat es einfach so doof angestellt, dass es nicht mehr gedeckt werden konnte. Sag ich mal böse, ne? Tja. Korruptionsermittlungen erschüttern EU-Parlament. Ja, geht doch mal. Genau, die sind alle erschüttert. Hätte keiner ahnen können. Dieser Artikel ist ein. Jetzt kommen die harten Themen. Pferd. Ja, sieht erstmal so aus wie alles, was wir schon tausendmal negativ besprochen haben. Aber dann fällt der Blick oben drauf: Center for Male Psychology. Aha. Haben jetzt irgendwelche Feministen an ein Center for Male Psychology aufgemacht? Das ist von diesem Michael Kimmel doch, oder nicht? Der toxische Male Gaze, sollte es für Männer illegal sein, Frauen anzustarren? Ach, wir machen uns das mal gerade auf Deutsch, ja. genau. Es gab halt einen Fall in der Londoner U-Bahn, da hat ein Polizist irgendwie den Verdacht gehabt, dass jemand, der eine Frau angestarrt hat, dass das gefährlich sein könnte. Und dann wurden halt wurden Plakate bzw. halt so Schilder angebracht. Aufdringliches Anstarren sexueller Natur ist sexuelle Belästigung und wird nicht toleriert. Und dann ist es ein sehr nüchterner Artikel, das hat mich sehr überrascht bei dem Titel. Und sie sagt halt, ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in öffentlichen Verkehrsmitteln aussehen und wie wir angesehen werden, sollten wir mit der Frage beginnen, woher wir wissen, wann intensives Starren sexueller Natur, wann etwas halt intensives Starren sexueller Natur ist. Und können Frauen auch wegen sexuellen Starrens angeklagt werden? Bezüglich der ersten Frage könnte es gute Gründe geben, warum ein Mann ohne sexuelle Absicht intensiv starrt. Zum Beispiel könnte er Autismus haben und nicht wirklich verstehen, dass sein Verhalten als Starren angesehen werden kann. Oder er könnte kurzsichtig sein oder von seinem Urlaub träumen. Darüber hinaus werden die London-Transportzüge von Menschen aller Art aus der ganzen Welt benutzt, einschließlich gewöhnlicher Menschen aus Ländern, in denen das Starren nicht als bedrohlich angesehen wird, wie zum Beispiel in Spanien. Vielleicht besteht der Haupteffekt darin, dass Frauen übermäßig besorgt sind, angestarrt zu werden und Männer übermäßig besorgt darüber sind, eingesperrt zu werden, weil sie eine Frau versehentlich auf die falsche Weise angesehen haben. Ja, könnte was dran sein. Als Frau bin ich immer wieder fasziniert von der Doppelmoral, die Frauen in Bezug auf männliches Verhalten an den Tag legen. Wir sind nur daran interessiert, von Männern angeschaut zu werden, wenn wir den oder die Männer attraktiv für uns finden. Das bedeutet, dass wir möglicherweise durch den Blick eines jeden Mannes beleidigt werden, der in die folgende kurze Liste fällt. Männer, die wir nicht kennen. Männer, die wir nicht attraktiv finden. Männer, von denen wir das Gefühl haben, dass sie über ihrem Gewicht boxen, wenn sie uns auf diese Weise ihre Aufmerksamkeit schenken. Upsi. Das ist ja ein richtig guter Artikel. Dann kommen noch ein paar Medienbeispiele und dass die Kinder da ja auch schon beeinflusst werden. Wenn wir wirklich glauben, dass wir befreite Frauen sind, wie kommt es dann, dass wir immer noch so besessen davon sind, den perfekten Körper und oder das perfekte Gesicht zu haben? Woher kommt dieses weibliche Bedürfnis, gesehen zu werden? Auf einer Ebene wissen sie nicht, dass sie nach idealen Formen suchen, die sich zumindest teilweise die Pornoindustrie ausgedacht hat. Auf der anderen Ebene, wenn wir uns die Evolutionsgeschichte ansehen, sehen wir, dass männliche und weibliche Rollen im Überlebensverhalten verwurzelt sind, dass einer Jäger-Sammler-Gesellschaft und der sicheren Erziehung von Kindern angemessen ist. Die mehr nach innen gerichtete Rolle der Frauen, die sich aus ihrer pflegenden Rolle und der Körperlichkeit des Wachstums des Babys im Körper der Frau ergibt, gefolgt von der Ernährung des Babys in den ersten Monaten durch ihren Körper, hat dazu geführt, dass Frauen anders auf Berührung oder, ja, das ist hier ein bisschen schlecht übersetzt. Wie heißt es im Original? Nee, ich will zurück nach Englisch. Da, danke. Ah, at first glance. Okay. Also es ist wirklich ein guter Artikel. Er schließt mit der Frage, wollen wir, dass unsere Männer sich halt vor uns hinwerfen und vor uns Angst haben? Und wie sexy finden wir das als Frauen, wenn sich Männer so benehmen? Ja? Wollen wir vollständig domestizierte Männer, die Haushalt und Kinder mit versorgen? Warum sind wir so besessen davon, mehr oder gleich viel zu verdienen wie unsere Männer? Warum denken wir überhaupt darüber nach? Was passiert dabei mit unserem Intimleben, wenn wir ständig nur über sowas nachdenken? Jenny Cummings Knight, an experienced male-friendly psychotherapist. Naja, ich meine, wir wissen schon alle, wie dieser Artikel von den entsprechenden Verdächtigen verrissen werden wird. Aber ich fand ihn gut. Habe ich irgendwo auf Twitter aufgegabelt. Das ist etwas differenziert, wenn ich. So. Hier haben wir einen der ersten Fälle, wo eine Person, die einen eine geschlechtsangleichende Operation gemacht hat. In dem Fall war es die Abnahme der Brüste bei einem Mädchen, damals noch dann transistiert und jetzt wieder ein Mädchen. Und sie klagt jetzt halt sowohl die Ärzte an, als auch vor allem die Ärzte, als auch das Krankenhaus, wo das gemacht worden ist. Sie sagt, diese Metzger haben viel zu lange keine Fragen gestellt bekommen und sind viel zu lange nicht im Gericht herausgefordert worden. Ich möchte einen Präzedenzfall setzen, dass die ganze gesamte Landschaft für diesen barbarischen Prozess ändert, um einen Weg zu finden, wie die Leute, die halt dieses Detransitioning hinter sich bringen, Gerechtigkeit für sich erkämpfen können. Also das ist hier halt so das Typische, was uns sonst als positives Beispiel verkauft wird. Also mit 13 Pubertätsblocker und Testosteron, negative Nebenwirkungen, also mit fiesen Nebenwirkungen, die sie bis heute hat, Gelenkschmerzen, niedrige Knochendichte, Infekt im Harntrakt. Und sie sagt halt, sie hat nicht, als sie die, es gibt ja natürlich da auch eine Pflicht der Aufklärung des Arztes, da ist sie nicht über diese Risiken aufgeklärt worden, die Schmerzen, die Infektion, all diese Dinge. Sie sagt, das, was sie unterschrieben hat, also das wirklich das Dokument, hat keinerlei Erwähnung von Nebenwirkungen oder Gefahren gehabt. Und sie macht natürlich dann vor Gericht auch schwere emotionale Probleme geltend, bis hin zu einem völligen Vertrauensverlust gegenüber dem medizinischen System. Ja, was diese Nebenwirkungen angeht, das hatten wir auch öfters als Thema. Es ist ja so, bestimmte Medikamente, die da eingesetzt werden, waren ursprünglich mal für einen anderen medizinischen Zweck gedacht, haben aber den gewünschten Effekt, wenn es um diese Geschlechtsumwandlung geht. Und das ist dann ja halt ein nicht wissenschaftlich verifizierter Prozess, ein sogenannter Off-Label-Prozess. Und da unterschreibt man halt was, dass man die unbekannten Nebenwirkungen, die da passieren, halt akzeptiert. Und das ist dann halt nicht wirklich eine Aufklärung über die Nebenwirkungen. Ja, das ist in dem Kontext schon öfters gewesen. Das ist ja in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich. Also man hat ihr laut ihrer Aussage, was sie halt den vorwirft, gesagt, ihre Gender-Dysphorie würde sich auf keinen Fall legen, wenn sie nicht diese angleichenden Operationen und die Hormone nimmt. Angeblich hat einer der Ärzte zu ihren Eltern gesagt, hätten sie lieber eine tote Tochter oder einen lebenden Sohn? Das muss man sich vorstellen. Das ist irgendwie so ein Talking Point, den die da jetzt haben. Ne? Also das habe ich schon häufiger gehört. Womit die Leute jetzt vielleicht versuchen, unter Druck zu setzen. Ein Drama machen wir es nicht. Das ist ja auch schon ein paar Jahre so. Das ist ja auch schon ein paar Jahre so, dass sie halt immer sagen, mit diesen Selbstmorden und so, die Selbstmordquote ist ja so hoch und einfach behaupten, ja, der Weg in die ewige Glückseligkeit ist dann halt dieses Transitionieren, aber überhaupt nicht wahrnehmen wollen, dass ja ganz viele von diesen Selbstmorden erst danach überhaupt passieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Wäre ja zu wünschen, dass da halt auch mal klare Grenzen gesetzt werden und dass eine vernünftige Aufklärung für Leute erfolgt, die irgendwie da reingeraten. Jetzt kommt schon der nächste Artikel, den ich mit der gleichen Stimme wie vorhin lesen könnte. Wie heißt die Dame? Katja Torwart. AfD-Politikerin von Storch scheint der parlamentarische Arm der TERF-Szene zu sein. Wieder mal die Radical Feminist Exclusionary. Genau, Exclusionary, verdammt nochmal. Seit Monaten fegt ein einigermaßen diverser Mob durch Twitter mit dem kollektiven Ziel, Transmenschen die Identität abzusprechen. Einmal Talking mehr. Point Nummer 1. Das ist schon mal geil, dass man das behauptet, dass das ein Ziel wäre. Ne? Ich lese auch jeden Tag 100 Tweets, wo jemand schreibt, habt ihr heute schon im Transmenschen? Einmal mehr radikalisiert hat sich die Truppe, a.k.a. TERFs, als ein Vortrag der Biologie Doktorandin Marie-Louise Vollbrecht zum Thema Geschlecht an der Berliner Humboldt-Uni hatte verschoben werden müssen. Vollbrecht und ihre Anhänger-Innenschaft pflegen seitdem ein penetrantes Opferframing. Das ist schon mal nett, wie sie da ja die Geschichte schon mal umgedeutet haben, ne? Weil es ist ja nicht so, dass die gesagt haben, ja, wir verschieben das jetzt mal, sondern es ist halt schon so, dass sie gesagt haben, das geht jetzt nicht wegen Sicherheitsbedenken. Und dann quasi gesagt haben, naja, wir müssen noch mal gucken, ob wir das noch mal wiederholen können irgendwie, dass das doch noch stattfinden kann. Aber es ist ja nicht so, dass die irgendwie gesagt haben, so, ja, wir verschieben das dann mal. Na, also, wegen Sicherheitsbedenken kann es nicht stattfinden. Ist ja schon, ja, ein bisschen was anderes, als wir haben es verschoben. Vollbrecht und ihre Anhänger Innenschaft pflegen seitdem ein penetrantes Opferframing, ohne dabei freilich zu kommunizieren, auf welch niederträchtige Art Transmenschen täglich diskriminiert und beleidigt werden. Was soll dieser Satz aussagen, Katja Thorwart? Die pflegen ein penetrantes Opferframing, ohne dabei freilich zu kommen. Also du möchtest von ihnen, dass sie den ganzen Tag irgendwem erzählen, auf welche niederträchtige Art Transmenschen diskriminiert und beleidigt werden, oder was? Ja. Das sollen die machen, die eure Sachen kritisieren. Die sollen lieber nicht euch kritisieren, die sollen lieber eure Menschenrechte verkünden. Die Menschen leiden. Die Fischbiologin, in Klammern, Jan Böhmermann. Ja, das fand ich auch gut. Also ich habe es nur, bis dahin habe ich es nur gelesen, nur um zu gucken, wo ich es einsortiere. Und das fand ich so schön, weil jetzt ist das schon von Jan Böhmermann ein Zitat, oder wie? Und das ist nicht so, dass das 1000 Leute irgendwie gesagt haben und der Böhmermann, der zu keinen eigenen Gedanken fähig ist, zumindest nicht mehr seit irgendwas mit Ziegenficker und so, zu keinem eigenen Gedanken mehr fähig ist, jeden Quatsch da irgendwie nachplappert, der da gerade irgendwie en vogue ist in der Clique. Na, jetzt ist das schon dem zugeschrieben, oder wie? Der hat das erfunden, oder was? Die Fischbiologin, die in ihrer Doktorarbeit die kognitive Leistungsfähigkeit bei schwach elektrischen Fischen untersuchen will, hatte sich auf Twitter längere Zeit auf erniedrigende und sinnfreie Pensi-Tweets spezialisiert, die durchaus als Hetze durchgehen. Wo? Katja Thorwart, wo als gehen die als Hetze durch? In deinem Buch oder? In der strengen Prüfung dann doch mal durchgehen. Das geht in der Torwartprüfung oder was? Geht als Hetze durch. Genau. Geht Brunzen. Als Hetze durch. Da sind wir jetzt schon bei. Geht als Hetze durch. Ja, ja. Also entweder ist es vorsätzlich oder ist es nicht vorsätzlich. Aber geht durch. Ja, Arschlecken. Grunzende Transmänner, die sich ihre Sockenpensi in der Männerumkleide rubbeln, beispielsweise, soll irgendwas mit Ironie zu tun haben. Hat es nicht? Ist aber in etwa der Ton, mit dem die TERF-Gemeinde teils seine Debatte zu führen behauptet. Dabei haben sie sich auf die fixe Idee der zwei Geschlechter eingeschossen. Trans kommt in dieser patriarchal geprägten Rollback-Blase nicht vor. Ja, und wieder unterstelle ich den Leuten, dass sie Teil von irgendeiner Bewegung sind, die irgendwie gesteuert ist, ein bestimmtes Ziel hat. Natürlich, immer. Gerne wird deshalb auch die Angst kommuniziert, Mensch würde in einer Transidentität nur deshalb leben, um Frauenumkleiden zu besetzen? Glauben die ernsthaft, jemand nimmt jahrelangen Spießrutenlauf, Diskriminierung, Kampf mit den Behörden deshalb in Kauf, um in Frauenumkleiden rumzusitzen? Das sind einfach andere Leute, das sind Exhibitionisten, das hat mit Transmenschen gar nichts zu tun. Nö, aber die brauchen jetzt nur noch zum Standesamt gehen. Die benutzen das dann einfach. Das super Idee. Ja. Ein bisschen überzeugen können sie schon, auftreten können. Das klappt schon. Ja, und auch ohne das, selbst wenn sie das jetzt nicht machen würden, das haben wir ja, das gibt es ja auch, dass man ja auch zum Beispiel bei der Frau Ganserer, die jetzt zwar nicht in der Umkleide da irgendwie ist, aber die nicht als Frau zu sehen, obwohl sie sich ja selber nicht hat umtragen lassen, ist ja auch furchtbare Diskriminierung. Von daher Also, dass die Leute Diskriminierung schreien und so eine Bewegung dann irgendwie dasteht und irgendwie fordert, dass irgendwelche Firmen nicht mehr dürfen oder was weiß ich nicht, was alles. Das haben wir ja auch jetzt schon, auch ohne irgendwelche Gesetzesänderungen. Also der Mob und sein Gerechtigkeitsverständnis ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Stimmt, ja. Ganz interessiert, dass sie bei der Schule ihrer Kinder irgendwie so jetzt eine Diversitätstoilette eingerichtet. Ja, und wer geht da drauf? Alle. Toll. Also, Geschenkt. ja. Kommen in zwei Geschlechtern, mit denen die Terps wie Kleinkinder im Dauerrepeat Twitter zumüllen. Wissenschaftliche Mehrheitsmeinung dürfte sein, dass Geschlecht ein Spektrum ist, wie es etwa die Deutsche Welle erklärt. Mann und Frau sind zwar an den gegenüberliegenden Enden, dazwischen ist ganz schön was los. Die dritte Welle, oder wie? Wissenschaftliche Mehrheitsmeinung, dazwischen ist ganz schön was los. Party. Aber wo kommen wir denn dahin, wenn jenseits fischbiologischer Populärwissenschaft auch einmal ernstzunehmende Stimmen gehört würden? Ernst zu nehmen. Ja. Sehr ernst zu nehmen. Ganz schön was los, sagen die dann. Die ernstzunehmenden Stimmen. Da ist aber ganz schön was los. Kürzlich wurde nun die Szene richtig aufgeschreckt, als Jan Böhmermann im Nero-Magazin Fanal die Verknüpfung der TERFs mit Rechtsaußen offenlegte. Offenlegte. Offenlegte. Was war das Geheule groß? Rechts sei man gefrämt worden, mit der AfD werde man in Verbindung gebracht? Vielleicht, weil die Schnittmenge längst bekannt und offensichtlich ist? Vielleicht, weil dieses anti-emanzipatorische Gegreine, das nur die eigenen Privilegien im Blick hat, sowohl die blau-braunen als auch die klerikale Reaktion im Umfeld der Demo für alle seit Jahren praktizieren, da gilt halt noch das Biobuch von 1933. Im Diskriminieren von geschlechtlichen Minderheiten ist der TERFsche Transhass deckungsgleich. Wenn AfD-Politikerin Beatrix von Storch im Bundestag gegen Grünen-Politikerin Tessa Ganserer hetzt und ihr ihre Identität abspricht, dann ist sie sozusagen der parlamentarische Arm der Twitter-TERFs um Vollbrecht. Insofern ist diese Sozusagen. alberne Täter-Opfer-Umkehr völlig unangebracht. Ja, mit anderen Worten, irgendwer sagt, was du sagst, auch was irgendwie finde ich blöd und das ist jedes Mittel recht, also brauchst du dich auch nicht als Opfer sehen, wenn ich dich irgendwie verleumde oder so. Schachmatt-Atheisten. Meinst du vielleicht, was sind das für eine Überreaktion, Heul offline? Ja, sowas in der Art. Ja. Ja, das war's. Die Frankfurter Rundschau, meine Damen und Herren. Früher war das mal eine Zeitung, hat mir mein Opa erzählt. Ja, so ist das halt. Wenn man nur noch schwul oder lesbisch ist, dann reicht das nicht mehr. Man muss halt intersektional drauf sein. Ja, und hier habe ich einen lustigen oder einen interessanten Artikel vom Qualitätsoutlet Schwulissimo mitgebracht, der sich nochmal mit der ganzen Böhmermann-Sache ein bisschen auseinandersetzt, und zwar aus einer meiner Meinung nach ziemlich gut differenzierten Position. Hier hat ein Gastautor, Transautor Till Randolph Amelung, hat einen Gastbeitrag geschrieben. Er ist selber. Also er ist Experte für Diversity, geschlechtersensible Gesundheitsforschung und Intersektionalität und arbeitet als Autor und Referent im Bereich LGBTI Sternchen. Also an sich könnte man hier die üblichen Talking Points und sowas erwarten. Aber wie gesagt, der Text ist ziemlich differenziert. Teilweise ein bisschen haudrauferisch geschrieben. Beginnt zum Beispiel mit Böhmermann, Kackhaufen und das Selbstbestimmungsgesetz. Ja, vergangenen Freitag griff Böhmermann einmal erneut ins Primitiv-Fäkalische, indem er Feministinnen zur besten Sendezeit in seiner Sendung ZDF-Magazin Royal als Kackhaufen beleidigte, sowie eine direkte Linie von Emma-Gründerin Alice Schwarzer zur AfD-Politikerin Beatrix von Storch konstruierte. Die hatten wir auch gerade. Und er schreibt weiter. Böhmermann hatte keinerlei Interesse an der Komplexität des Themas. Stattdessen spulte er wie ein Automat transaktivistische Argumente ab. Oh. Es wurde überhaupt nicht erläutert, weshalb Feministinnen wie Schwarzer Kritik am Selbstbestimmungsgesetz und an einer allzu affirmativen Behandlung von Minderjährigen haben. Hört, hört. Dabei ist dieser Ansatz auch in der Medizin nicht unumstritten. In vielen westlichen Ländern gibt es einen signifikanten Anstieg von Minderjährigen, die sie als trans outen, aber die Fachleute sind sich keineswegs einig, was dafür die Hauptursache ist. Böhmermann ließ solche wichtigen Details jedoch vollkommen außen vor und suggerierte das Gegenteil, ohne hierfür aussagekräftige Belege zu liefern. Hört, hört, wie gesagt. Als Beleg für die These, dass es mehrere biologische Geschlechter gäbe, wurde einzig ein Tagesspiegelartikel eingeblendet, der sich wiederum auf einen Text der Biologin Claire Ainsworth beruft. Ainsworth hatte bereits 2017 auf Twitter geäußert, dass ihr Artikel diesbezüglich falsch verstanden wird. Stattdessen ist sich der öffentlich-rechtliche Klassenclown Böhmermann nicht so schade dafür, Biologinnen wie Nobelpreisträgerin Regina Nüßlein-Vollhardt oder die Doktorandin Marie-Louise Vollbrecht verächtlich zu machen, die dem widersprechen. Gerade aber beim geplanten Selbstbestimmungsgesetz geht es auch darum, ein neues Verständnis von Geschlecht in der Gesellschaft zu etablieren, in dem Geschlecht vollständig von materialistischen Gegebenheiten gelöst wird. Wer behauptet, das würde keine weitreichenden Konsequenzen und Auswirkungen auf gesetzliche Regelungen auf der Basis eines biologischen Geschlechterverständnisses haben, ist nicht ehrlich. Fällt alles der individuellen Selbstbestimmung zu, so darf dieses Prinzip dann nicht nur einseitig gelten. So wie die einen dann auf ihrer persönlich empfundenen Geschlechteridentität beharren dürften, müsste es anderen ermöglicht werden, dies ebenso selbstbestimmt gemäß der eigenen Wahrnehmung zu teilen oder ganz anders zu sehen. Also mit anderen Worten, Deadnaming ist ein absolut blödes Prinzip seiner Meinung nach. Die Weigerung von Transaktivisten und ihren Allies in der Bundesregierung, einen fairen Diskurs mit seriöser Folgenabschätzung für alle gesellschaftlichen Bereiche und Gruppen zu führen, wird Transpersonen und dem Anliegen einer transsexuellen Gesetzreform schweren Schaden zufügen. Familienministerin Lisa Paus lobte die Böhmermann-Sendung auf Twitter in den höchsten Tönen. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung zur Angleichung des Personenstands, die gesellschaftlich breit akzeptiert werden kann. Dies geht nicht ohne Regelung, in welchem klar definierten Rahmen so eine Änderung möglich ist. Böhmermanns Sendung ist jedoch vollkommen ungeeignet, eine sachliche, differenzierte Debatte anzuregen. Stattdessen ist diese Sendung vor allem Treibstoff für eine weitere Zunahme der gesellschaftlichen Polarisierung. Ja, hört, hört. Genau, schön auf den Punkt gebracht. Fand ich einfach mal ein interessanter Zwischenruf aus der eigenen Szene, den ich so nicht erwartet hätte. Ja. Ja, der Amelung hat da schon mehrfach solche Texte geschrieben. Ich glaube, wir hatten auch schon mal einen Text in der Vergangenheit von dem. Das ist halt ein Transmann und der weiß natürlich, wie das richtig ist, ne, mit diesen ganzen Geschichten. Also der war halt wirklich einer und dieses ganze Hurra und Lifestyle und dann geht's dir besser und wir sind hier alle gefangen im falschen Körper, bla bla bla, hier Schneeflockentum. Ja, der weiß halt, dass das Quatsch ist, ne, und dass da wirklich Dinge halt dahinter stecken und man das nicht einfach so machen kann und diese Pseudo-Argumente halt eben nicht passen, ne? Und deswegen. Und genau der Punkt ist, diese Pseudo-Argumente, die schaffen ja einen Zwist im Diskurs, der so gesehen nicht nötig sein würde, weil einfach immer überzogene Forderungen gestellt werden, wie beispielsweise, ja, es wird nur einseitig angewandt und dann die ganze Sache, die Slippery Slope mit den Minderjährigen und so weiter und alle Bedenken dahingehend werden einfach weggewischt, was einfach nur zu mehr Konflikt führt, weil man kann sich ja nur verarscht fühlen. So, davon. Das kann man ja nicht irgendwie anders sehen, ne? Weil warum muss das explizit da so drinstehen, wenn da nicht irgendwelche anderen Ziele mitverfolgt werden? Das denken ja viele Leute zu Recht dann so. Naja. Bisschen mehr Gelassenheit in der Diskussion wäre schön, aber es ist ja nicht so, wie es oftmals gesagt wird, dass die hitzige Debatte von den Gegnern geführt wird. Die hitzige Debatte wird von den Befürwortern geführt, die bei der kleinsten Kritik dann direkt Zeta und Mordio schreien. Das ist ja die Realität. Ja, und Leute als Scheißhaufen bezeichnen gestützt. Und was weiß ich nicht was. Genau, sind politisch gestützt, wie wir hier auch sehen im Fall von unserer zauberhaften Familienministerin, Frau Paus, die hier den Herrn Böhmermann verlinkt und sagt, das neue Selbstbestimmungsgesetz kommt. Egal, ob reaktionäre, menschenverachtende Personen, Gruppen etwas dagegen haben. Wir alle sollten unsere Persönlichkeit individuell entfalten können, ob vor, in oder ohne Kameras. Kameras? Okay. Ja, da geht es wahrscheinlich dann um die Fernsehsendung, aber es klingt ein bisschen komisch. Oder ohne Kameras. Ja, also stellt sich voll dahinter. Hinter Scheißhaufen und alles. Super Sache. Aber keine Hassrede, Leute. Hassrede ist schlecht. Juhu, ja. Kommen wir jetzt zur Trans-Lobby-Organisation, die es gar nicht gibt, die eine böse Verschwörungstheorie ist. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hatte auf Twitter. Auf jeden Fall war der Homo Duplex da in dem Dunstkreis auch dabei. Fand ich aber super interessant. Wir haben hier Transaktiv in Mitteldeutschland. Und wenn wir mal schauen, die sitzen in Zwickau, haben alles schön ausgefüllt, haben verschiedene Interessen angegeben, die sie machen. Das sind 35 Mitglieder, kümmern sich um alle möglichen Felder. Und dann sehen wir hier Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand. Und dann haben wir hier 110.000 Euro Maximum, 100.001 Euro Minimum, dass die im Jahr kriegen. Und wenn du jetzt mal von Demokratie bisschen, leben ausgezeichnet. Wenn du mal ein bisschen runter auf den, da kommst du zu Jahresabschlüsse, Rechenschaftsberichte. Und da würdest du dann mal draufklicken. Auf den Kassenbericht 2020. Genau. Und dann gehst du mal bitte auf Seite 5. Da haben wir nämlich die Abrechnung. Wir sehen also Mitgliedsbeiträge, die stolze Summe von 479,17 Euro. Zuschüsse nur für das Jahr 2020. Für einen Verein, der ein relativ kleines Gebiet sozusagen beackert, was jetzt sowohl Menschenanzahl in der Zielgruppe als auch halt geografisch angeht. 180.566 Euro. Dann haben sie nochmal irgendwoher 4.800 Euro gekriegt. Und netterweise steht ja unten, wofür das ausgegeben wird. Also Abschreibung 4.910 Euro. Personalkosten 135.514 Euro. Ja, ich sag das mal. Geld schafft Stellen für Berater. Genau. Jeder muss einen Woke-Berater zur Seite haben. Reisekosten 6.800 Euro. Raumkosten 5.000 Euro. 5.000 Euro Raumkosten. Das heißt, ihr habt irgendwo ein Büro gemietet. Ne? Ja, Berlin-Mitte ist teuer, würde ich sagen. Also ich glaube, Personalkosten sind auch keine zusätzlichen Leute. Das sind doch dann die Leute, das sind die Leute, die wahrscheinlich auch Vereinsmitglieder sind. Ne? Hm. Genau. 135.000 Euro, da können ein, zwei Leute ganz gut verdienen. Ne? Drei wird schon ein bisschen weniger. Aber dreieinhalb vielleicht, so eine studentische Kraft noch. Und die haben dann fürs Jahr ausgesorgt. So ist in der Art. Ja, ist lustig, weil nur aus den... Also nehmen wir mal an, die 4.000 Euro sind auch noch freiwillig gespendete Sachen. Aber da kannst du ja auch nicht eine Vollzeitstelle mit bezahlen für ein Jahr. Nö, ne? Also eigentlich bekommt das Thema, also wenn man guckt, sollten sie eigentlich, was weiß ich, gewinnen 10.000 Euro oder so. Sind das nicht eigentlich Staatsangestellte dann oder was? Das ist weiterhin ein Verein und du bezahlst nur die Arbeit. Also der Verein wird unterstützt. Könnte man auch als Verschleierungskonstrukt verstehen, ne? Ja, verstehe ich auch so. Ja, es ist auf jeden Fall ganz lustig, dass sie halt Geld kriegen von Demokratie leben und dann hier im Lobbyregister stehen, weil sie ja Lobbytätigkeit machen. Mit anderen Worten, die haben halt ihre Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung. Das bedeutet ja so viel wie, so viele Lobbyisten von denen gibt es. Und da steht hier 1 bis 10. Also bis zu, das ist wahrscheinlich wird bei denen nicht genau aufgeschlüsselt, so die kleinste Kategorie würde ich jetzt mal annehmen, weil 1 bis 10 verstehe ich sonst nicht so ganz. Ja, das ist ja alles so ein bisschen verschlüsselt. Also es steht ja nebendran in der Spalte auch 1 bis 10.000 Euro. Also ich glaube, sie wollen es nicht 100% genau eingrenzbar machen. Aber das wird wahrscheinlich bei allen dann so sein. Also ich habe mir jetzt natürlich noch keine andere Seite angeguckt, aber es wird wahrscheinlich bei allen so sein. Aber ich finde es schon interessant, also 200.000 Euro über den Daumen zum Fenster rausgeblasen. Ja, aber im Endeffekt, weil Ganz wir ja gerade intern. gesehen haben, dass sie ja nicht einfach eine Vollzeitstelle genug Geld haben von alleine, dann ist ja schon, selbst nehmen wir mal an, das ist nur eine Person, die da jetzt Interessenvertretung betreibt, mit anderen Worten, den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als sich im Bundestag rumzuwandern und mit irgendwelchen MdBs zu reden oder den zum Frühstück einzuladen oder so. Und das machen diese Interessenvertretungen da ja, also diese Lobbyisten im Bundestag. Und Wohl. also selbst die eine Person, wenn das jetzt eine Person wäre, wird ja auch schon von Demokratie leben dann quasi ausgehalten, weil ansonsten reicht das ja nicht. Gehen wir noch mal kurz drauf, Und das ich denke stimmt mal, über die von diesen Förderdauer. anderen Dingen, wo sie hier Mitglied sind, kriegen sie wahrscheinlich auch noch Sachen verteilt oder müssen sie auch noch Mitgliedsbeitrag abdrücken oder so. Bundesverband Trans, LAG, Queeres Netzwerk Sachsen, Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe des Landes Sachsen-Anhalt. Also da wird die Mitgliedschaft von dieser Organisation wahrscheinlich auch nicht kostenlos sein. Ja, kann aber durchaus auch sein, dass die was nach unten durchreichen, was die wiederum oben schon mal abgegriffen haben von Demokratie leben. Irgendwo müsste ja der Unterschied zwischen den 100.000, 180.000 und dem, was in dem Schreiben steht, 100 bis 110.000, muss ja irgendwo herkommen. Ja, Zuschüsse. Ja, ist ja Die gut, Frage dass ist halt man. auch, wie viele von denen gibt es? Wie oft haben wir 200.000 Euro in den Ofen geblasen? Ja. Ja, oft, also so oft, dass die EU auf 10 Milliarden gekommen ist 2021. Super, oder? Tja, und nicht alle müssen im Lobbyregister stehen, halt nur die, Nö. die auch wirklich Achso. da auf dem Gelände aktiv sind. Achso. Genau, und letzte Woche haben wir ja kurz über Citizen Go geschrieben. Das ist ja diese NGO, die angeblich von den Oligarchen Geld bekommt. Und diese Woche wurden wir hier von einer bekannten Gynäkologin von mir bei Facebook, wurde über dieser Beitrag hier reingespielt, wo hier steht, du kannst dir so viele Geschlechter ausdenken, wie du willst. Am Ende hast du doch nur die Wahl zwischen Urologie und Gynäkologie. Und unter dem geteilten Beitrag gab es direkt drei sehr schlaue Leute, die darauf hingewiesen haben, dass das ja ganz furchtbare Propaganda wäre So. und Rechtspopulismus und so. Wo ich mir dann aber auch wieder denke, naja, die Aussage ist halt richtig. Also könnt ihr euch so viel drüber beschweren, dass da russisches Geld dahinter steht, wie ihr wollt. Eine Feststellung über die Realität ist irgendwie schwer Ja. anzukritisieren, so, ne? Naja, eben. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, ja, was man jetzt halt haben will, weswegen man diese Geschichten jetzt problematisiert und so, damit halt diese ganzen Programmierten da alle sofort auf den Reiz, dass sie irgendwo Citizen Go lesen, sofort antworten mit alles geht in Arsch, weil du hast das hier irgendwie verteilt und so. Recht da. Ja. Ja, was machen die ja sonst so? Können wir ja mal ein bisschen gucken. Hier ist irgendwas mit Ungarn. Caroline Ferro, Gerechtigkeit für Caroline Ferro. Was hat die gemacht? Irgendwas mit Abtreibung? Nee, das war irgendwas anderes. Steht nicht genau dabei. Sehe ich zumindest nicht. Gerechtigkeit. Hier war irgendwas mit Abtreibung. Malta ist das EU-Land mit den strengsten Abtreibungsgesetzen. Der sozialdemokratische Gesundheitsminister will das ändern. So, was haben wir noch? Tiroler Landesregierung hat angekündigt, sich zum Herrn über Leben und Tod zu machen zu wollen. Sie will künftig die Tötung ungeborener Kinder staatlich organisieren. Das müssen wir verhindern. Okay, Kita-Gate bei Volkswagen. Da geht bei Volkswagen sexuelle Gewalt an Kindern aufgedeckt. Okay. Nichts von mitbekommen. Bei Volkswagen? Hä? Wo In sind der denn da Kita von Kinder? Was haben die jetzt Volkswagen in wahrscheinlich. der Ja, Kita? gibt's Wo ihr? ja wahrscheinlich Oh mein Gott. irgendwelche. Immer rein mit dem Bus, ne, in die Garage. Waren wieder hier Drag Queens zum Lesen da, oder? Das ist sonst ja als nächstes dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Statt Zürich bezahlt Männer in Frauenkleidern dafür, Kinder mit LGBT-Geschichten zu indoktrinieren. Yes. Stopp der Finanzierung von Queens. Ja, also halt so Sachen, die man erwarten würde. Ganz wichtig, Posts mit Ausschnitten und roten Pfeilen. Das muss man haben, wenn man ernst genommen werden will, auch ja, Sternchen oben. Hier weiß man auch sofort Bescheid, ne? Ich also, denke schon. Aber die Geschichte hier oben ist auch wirklich das Einzige, was die hier so am groben Überfliegen gemacht haben, wo man irgendwie sagen würde, ja, das hat dann auf jeden Fall. Ja, aber Punkt. Aus den falschen Gründen. Ja, das stimmt natürlich, das ist auch wahr. Ne? Aber ich würde mir auch, weil ich kenne ja diese Person, die das da verteilt hat, und ich glaube auch nicht, dass die diese anderen Sachen da unbedingt unterstützen würde. Weil die ist halt, also ist glaube ich nicht selbst Gynäkologin, sondern nur so Sprechstundenhilfe in so einer Praxis. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie groß gegen Abtreibung ist oder so. Und wenn sie es ist, dann lässt sie das auf jeden Fall nicht raushängen. Und ja, also, aber es ist halt auch wahr, ne, mit diesen Geschlechtern und dem Urologie und Gynäkologie muss man absolut so sehen, weil das ist auch wirklich meine Frage in Zukunft an diese ganzen, ja, da gibt es so viel dazwischen und so. Ja, im Endeffekt halt eben nicht, ne, also. Und auch euer Konstrukt und so. Also im Endeffekt ändert das ja auch nichts daran. Das ist diese Woche auch umgegangen, wo wir gerade am Thema Gynäkologie sind. Hier gibt es eine Ärztin aus München, Gynäkologin Dr. Ayman Tahir. Und die hat bei TikTok oder irgendwo, Instagram oder so, so ein Video gemacht, dass sie jetzt angeblich vor dem Ruin steht, angeklagt wird, weil sie sich auf beschnittene Frauen spezialisiert hat und die nicht irgendwie nach Tabelle abrechnen kann, weil die ja dann wohl ziemlich viel an Aufwand verursachen, was so im System nicht vorgesehen ist. Und das gibt dann wohl Probleme mit unserem Gesundheitssystem. Ja, es wird wahrscheinlich häufig als Schönheits-OP oder so angesehen werden von der Krankenkasse oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht, da will ich nicht drüber mutmaßen. Ich wüsste jetzt nicht, was man da operiert noch, ne? Man kann es ja nicht wieder dran machen oder so. Naja, man kann vielleicht Sachen aufmachen oder so, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber was man so hört über irgendwie, es gibt ja auch diese größte Art, wo sie das richtig zunehmen quasi, wenn sie es abgeschnitten haben. Ja, genau. Und da kann man sich sicher überstreiten, ob das eine Schönheits-OP ist oder eine Heilung oder so. Ja, eine Heilung ist sicher auch. In dem Fall wird das sicher durchgehen, denke ich mal. Aber da gibt es wahrscheinlich viele Unterscheidungsmöglichkeiten. Naja, wir haben auf jeden Fall keine, weil das ja sowieso illegal ist und ja mehrfach sogar im Vergleich zu der Beschneidung von männlichen Personen. Das ist ja sogar als gefährliche Körperverletzung und dann nochmal mit dem extra Straftatbestand von der weiblichen Genitalverstümmelung. Kann natürlich auch sein, dass sie ein Problem hat, dass sie das irgendwie anonymer machen soll oder so. Oder beziehungsweise. Nein, da gibt es keine Veranlassung zu. Okay. Da möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Es geht darum, dass sie die Behandlung von den Leuten, bei denen das gemacht wurde, halt nicht abrechnen kann. Das ist zumindest das, was sie sagt. Da möchte ich jetzt nicht noch über 1000 andere Dinge irgendwie spekulieren. Ja, es wäre ein Abrechnungsproblem, aber okay. Das brauchen wir nicht vertiefen, das stimmt schon. Ja, das ist die Meldung der Woche. Shark Week. Genau, die Shark Week. Das ist irgendwie vom Discovery Channel oder so in Amerika. Da gibt es die Shark Week schon seit einer halben Ewigkeit. Kann ich mich schon erinnern, irgendwie Anfang der 90er Jahre oder so, wo sich da schon drüber lustig gemacht. Das ist einfach so ein Marketing-Ding von diesem, ich glaube vom Discovery Channel, wo sie irgendwie einmal im Jahr dann irgendwie sagen, jetzt ist Shark Week und dann nur lauter Dokumentationen irgendwie über Haie irgendwie zeigen und das dann so ganz mit viel Brimborium irgendwie bewerben, so als Event, die Shark Week. Und hier war jetzt wohl ein Slow News Day und da hat sich hier die Washington Post, Democracy Dies in Darkness, hat sich hier dazu hingerissen zu schreiben, die Shark Week ist nicht divers genug. Und da gibt es zu viele Männer, die Mike heißen. Sagen Wissenschaftler. Ich würde das Statistiker sagen. Das. Irgendeiner muss sie erzählen schließlich. Ja, Also übliches Gewäsch. Muss sich ändern, ist schlimm. Gesellschaft geht in den Arsch, weil die Leute Mike heißen. Ja, wenn es danach geht, ne? Viele Afrikaner heißen auch Otto oder Hans oder so. Viele weiße Männer. Ja, The Whale ist ja dieser spannend erwartete neue Film, schon Preisen prämiert von Brendan Fraser, wo er jetzt auch so ein bisschen sein Comeback mit hat. Da hat er ja auch in so einer Serie, da glaube ich, mitgespielt von DC. Also so ganz arbeitslos war er jetzt davor nicht, aber er hatte ja schon so eine ganze Durchstrecke, wie hier in diesem Artikel übrigens auch steht, das wusste ich noch gar nicht. Da gab es auch so eine MeToo-Anschuldigung, aber jetzt nicht gegen ihn, sondern von ihm und gegen den Chef von der Foreign Press Association da von Hollywood. Der soll ihn wohl irgendwie begrapscht haben. Und also dieser Artikel hier, es geht um Fatshaming. Und der Artikel beginnt halt erstmal damit, dass der Autor, der jetzt hier nicht der Verrückte ist, will ich mal behaupten, erstmal sagt, dass in dieser Film, der hat ihn schon gesehen und er beschreibt halt die Sachen an dem Film, die er gut fand. Und dann kommt so eine Aktivistin zu Wort, die dann aber wieder sagt, also es geht halt um Einsamkeit, ne? Also wieder so ein Ding, wo so ein bisschen das Joker-Phänomen, ne? Wo von vornherein die Leute jetzt irgendwie meinen, sie müssten sich darüber aufregen, dass das jetzt schlechte gesellschaftliche Sachen sind, weil es da um einen einsamen Mann geht, der jetzt in diesem Fall aber dann nicht irgendwie gewalttätig wird oder so. Aber das ist ja schon mal wieder ein Grund, warum die Leute dann nicht mal innehalten und mal irgendwie gucken, was ja irgendwie Sache ist. Und mal irgendwie schauen, ob das vielleicht irgendwie ein Fall ist, wo man vielleicht den Leuten irgendwie helfen kann, die davon betroffen sind, ob es vielleicht sogar viele Leute sind. Weil das mit dem Übergewicht ist ja jetzt auch nicht gerade selten. Und ja, also das soll wohl ein gutes Porträt auf jeden Fall sein, der auch nicht irgendwie keine Parodie ist oder so, wo man lachen soll über den oder irgend sowas. Aber die Aktivistin beschwert sich halt natürlich darüber, dass der ein Fatsuit anhat und dass ja die Fat Acceptance Movement, was wir brauchen, dadurch jetzt furchtbar zurückgeworfen wird und stellt dann irgendwelche hanebüchenden Vergleiche an mit Comedy-Filmen aus den 90er Jahren hier, Big Mamas Haus oder wie das da irgendwie hieß. Diese ganzen Geschichten. Oder das Ding von Eddie Murphy, ich weiß schon nicht mehr, das war glaube ich Eddie Murphy, oder? Der hat auch mal diese fette Familie irgendwie gespielt oder so. Ja. Solche Sachen halt. Also total hanebüchendes Zeug, was mit diesem Film eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Nur mal abgesehen davon, dass der halt auch so ein Fettsuit anhat. Aber so, das ist auch die einzige Parallele. Und ja, das Fat Acceptance Movement ist jetzt halt in Gefahr, weil man hier einen ernsten Film gemacht hat über psychologische Zustände von Leuten und irgendwelche Leute, die partout meinen, dass es ja nur die Ansicht der Gesellschaft ist, dass diese Leute, dass es denen irgendwie schlecht geht oder so, regen sich drüber auf. Ja, Luke Mockridge kehrt nach Belästigungsvorwürfen ins Fernsehen zurück. Sein Anwalt sagt, aktivistische Journalistin der MeToo-Bewegung tun der MeToo-Bewegung keinen Gefallen. Hier von der neuen Zürcher Zeitung. Trotz eingestellten Verfahren sehen viele Luke Mockridge als Sexualtäter. Die Unschuldsvermutung ist für sie offenbar wertlos. Also haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen. Ist hier quasi auch nicht wirklich mit neuen Dingen. Das Einzige, was ich hier jetzt drin gelesen habe, ist komplett an mir vorbeigegangen. Scheinbar haben sie jetzt in der Schweiz Ja heißt Ja eingeführt. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen. Oh, nee. Müssen wir mal abfragen. Achso, wenn nun gefordert wird, hat er gegen Sexualstraftäter vorzugehen, wir fürchten Kritiker, der nur Ja heißt Ja Regel genau liest, dass für die Öffentlichkeit strafrechtliche Prinzipien wie die Unschuldsvermutung in Frage gestellt werden. Aber hat die nicht hier auch geschrieben, dass das jetzt schon so wäre? Ich dachte, ich hätte das hier gelesen, oder habe ich mich da verlesen? In Schweden haben sie es, glaube ich, eingeführt, ne? Ja, da haben sie es schon lange eingeführt. Mhm. Und in Kalifornien, glaube ich, auch. Super, Schwarzenegger. Okay, ja, vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ich dachte, ich hätte das so interpretiert, ja. Aber sie zählen halt nochmal auf, wie alle möglichen Leute da halt einfach den halt als Schuldigen sehen wollten und dieses Ding mit Konsequenzen. Und der Abschluss ist dann, fand ich, ganz passend. Etwas kann man immerhin sagen, ein Opfer der Cancel-Culture wurde Luke Mockridge nicht. Nächsten Frühling geht der Comedian mit seinem neuen Programm auf Tour, doch selbst wenn er nun vom Fernsehen entcancelt wird und von Fans und Kollegen wie Oliver Pocher Unterstützung erfährt, Konsequenzen hat die Geschichte längst für ihn. Ja, allerdings. Ja, da hatten wir doch mal diesen Artikel, der das ein bisschen näher beleuchtet hat, dass das so fast schon von einer Person ausgegangen ist. Die ja, wo sich dann auch darüber aufgeregt hat, wurde. Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen. Ne? Ja, aber auch nicht nur. Ne? Ich fand das auch, die Hazel Roger, die nennen sie halt auch, fand ich auch ganz ätzend, dass sie da ja gut, dass da alle aufgestiegen sind, weil sie halt nicht selber in die Schusslinie wollten, klar. Und ja auch dieses keine Bühne für Täter, das waren ja auch die gegen Jordan Peterson diese Demonstrationen da angemeldet hatten, als er in Berlin war. Wenn ihr euch erinnert. Na, keine Show für Täter, so hieß das ja. Mit der Frau Frau Kracher und den ganzen Leuten. Mhm. Also total irre, wie die sich verbissen haben in diesem Kram. Hinter so einer einfachen Wahrheit hinterher zu laufen. Und das alles so haben wollen, dass man da einfach sagt, ja, das sind Täter halt, die haben getan. Und also mal abgesehen jetzt von, also das sagen sie jetzt in diesem Artikel nicht so richtig, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann war es ja so, dass die Anschuldigung gegen ihn ja eigentlich nur war, dass er was gesagt haben soll. Er soll ja gesagt haben, nachdem er irgendwie rumgefummelt hat, soll er irgendwie gesagt haben, jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt oder so. Das war ja diese von dieser Frau Agnoli irgendwie diese Anschuldigung. Und dann, schön, dass sie sonst mal vor Gericht bringen. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich da blamiert. Ja, das ist ja, soweit ich weiß, ist das ja mit Zeitverzögerung dann geschehen, nachdem alle möglichen Leute sich darüber aufgeregt hatten und da ist er ja freigesprochen worden. Und dann gab es ja diesen Spiegel, dann gab es ja diesen Spiegelartikel, wo sie dann alle behauptet haben, ja, dass da noch andere Sachen wären. Also da waren ja dann wieder irgendwelche anderen Leute, die sie dann irgendwie zitieren konnten. Und die haben ja dann irgendwelche anderen Sachen wieder behauptet. Und jetzt gehen die Leute halt davon aus, dass er halt ein Vergewaltiger ist. Und soweit ich das aber weiß, steht das gar nicht wirklich zur Debatte. Also. Nee, würde ich auch sagen. Aber ja, keine Show für Täter. Aber ist alles auch prima. Auch die Geschichten von den Ex-Freundinnen oder so, deswegen haben sie die doch auch verboten, dass sie das weiter verbreiten. Das war doch überhaupt nichts dagegen. Sie hören früher auch so, wie wirst du zu mir oder was, hat mir kein Eis mitgebracht oder was weiß ich, ey. Also da war doch nichts Besonderes. Ne? Ja, und das mit dem Spiegelartikel, da haben sie halt alles zusammengestrichen, das schreiben sie hier halt auch, weil der hat ja dagegen geklagt und da haben sie sich ja auch drüber aufgeregt, dass sich jetzt der böse, böse Mann hier wieder mit dem Anwalt wehrt. Wie kann er es wagen? Er sollte doch lieber mal reflektieren, dass er doch ein ganz schlimmer, böser Mann ist. We leave women, ne? Also so war das ja damals nach der Spiegelgeschichte. Aber ich hätte schwören können, dass ich hier irgendwo gelesen habe, dass sie es in der Schweiz irgendwie jetzt entschieden hätten. Aber gut, dann habe ich das vielleicht, vielleicht mal eingebildet. Sagt er uns das in den Kommentaren oder so. Ja, kommen wir kurz nach Südafrika. In Südafrika hat es in der letzten Zeit mehrere Probleme gegeben. Die Blackouts, hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Aber generell gibt es ein massives Problem in Südafrika mit Prostituierten. Prostitution ist in Südafrika verboten, deswegen funktioniert das alles nur über die organisierte Kriminalität und Menschenhandel und Menschenraub. Ja, dass irgendwelche Kinder ihrer Familie gestohlen werden und zur Prostitution gezwungen werden in irgendeiner anderen Stadt. Das ist leider in Südafrika ein Phänomen, was schon länger existiert. Aber gerade in den letzten Jahren gab es nochmal ein paar Spikes. Ja, 10.000 mehr Fälle allein letztes Jahr und 1.000 prostituierte Frauen, die umgebracht wurden innerhalb von einem Jahr. Das sind schon stramme Zahlen, auch für so ein bevölkerungsreiches Land wie Südafrika. Aber da gab es halt gerade im Bereich der organisierten Kriminalität letztens mehrere krasse Fälle. Zum Beispiel ein Haus in Johannesburg hat gebrannt Und dann haben die Feuerwehrleute quasi die Leichen von 6 Prostituierten im Keller gefunden, die nicht durch den Brand gestorben sind. Und das hat hohe Wellen geschlagen. Und deswegen hat sich jetzt die gesetzgebende Legislatur in Südafrika überlegt, wie können wir dieses Problem lösen? Wir machen Prostitution einfach mal legal, beziehungsweise wir dekriminalisieren das. Wir könnten auch noch Leitlinien geben, Regulationen erlassen, wie das Ganze stattfinden soll. Aber erstmal dekriminalisieren wir das Ganze in der Hoffnung, dass halt betroffene Frauen sich an die Polizei wenden, wenn sie Gewalt oder anderen Drohungen gegenüberstehen oder wenn sie halt entführt wurden, weil bisher ist es so, die Frauen, wenn sie zum Beispiel entführt wurden und dann haben sie sich an die Polizei gewandt und haben halt die Leute angezeigt, die sie entführt haben, dann sind sie selber auch ins Gefängnis gekommen, weil sie ja auch, obwohl sie dazu gezwungen wurden, Prostituierte waren, was illegal ist, was halt dazu geführt hat, dass da nicht viele Frauen sich gemeldet haben bei der Polizei, weil sie halt kein Eigeninteresse daran hatten. Das soll diese Situation jetzt erstmal ein bisschen lösen und hoffen wir natürlich das Beste für die. Das ist natürlich eine etwas hilflose Angelegenheit, anstatt irgendwie mit mehr Polizeiarbeit gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. Aber in einem Land wie Südafrika ist das halt schwierig, weil da die Grenzen zwischen der organisierten Kriminalität und den Politikern halt verschwimmen. Ja, böse Zungen munkeln, in anderen Ländern sei das auch der Fall, aber ich denke mal, bei Südafrika wird das keiner wirklich bezweifeln, dass es da so ist. Ja. Nur ein kleiner Blick nach Südafrika. Ja, es hat aber auch uns auch negative und positive Auswirkungen gehabt. Ne? Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Vertragsbruch gegenüber den Zahlen, den Zuschauern. Ja, das ist ein Artikel. Ich wollte eigentlich ein Dokument einreichen. Ich habe anscheinend nur den Artikel gemacht. Aber hier, erstmal in dem Artikel geht es um die diversen Aufrufe, die verschiedene Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, ehemalige Duden-Herausgeber, Sprachpreisträger herausgegeben haben, die halt meinten, das Gendern in der Sprache funktioniert nicht, ist kontraproduktiv, hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon. Und hier geht es um die Reaktion der öffentlich-rechtlichen Rundfunk darauf. Es gab ein breites Echo in der Presse, aber eine Schmallippigkeit der Sender gegenüber den Aktivisten. Einen Monat nach dem Aufruf hat die Gruppe alle Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeschrieben und um Rückmeldung gebeten. Bis auf 2 Journalisten von Dreisat und Südwestrundfunk sei die Kommunikation mit verantwortlichen Instanzen nicht in Gang gekommen. Besonders hebt Payer dabei die Reaktion des ZDF vor, das ist einer der Aktivisten. Dieses habe, wie im Übrigen auch der WDR, in einer Standardantwort lediglich beteuert, dass es den Mitarbeitern freistelle, sich diskriminierungsfrei zu äußern. Und das ist ja auch so der Punkt. Nein, das ist alles freiwillig, die machen das alles eigenverantwortlich. Mag bei manchen Journalisten ja so sein, aber ist halt nicht bei allen so. Alles sei freiwillig, doch das ZDF beeinflusst seine Mitarbeiter deutlich mehr, als es zugeben will. Und da gab es dann einen Leitfaden. Wenn du ein bisschen runterscrollst und auf die zweite Seite klickst, Leitfaden mit Appellcharakter. Einmal kurz Leitfaden mit, genau. Und dann müsste das direkt der erste Link sein, da wo Leitfaden steht, genau. Entschuldigung. Ja, hier sehen wir den unternehmensinternen Leitfaden vom ZDF, der nicht offiziell zur Verfügung gestellt wurde, aber der Journalisten zugespielt wurde. Ein Leitfaden für gendersensiblen Sprachgebrauch. Liebe KollegInnen, die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter ist für eine erfolgreiche Gleichstellung unerlässlich, denn Sprache schafft Bewusstsein. Aha. Weder Frauen noch queere Menschen wollen mitgemeint sein. Ja, okay. Unser Ziel ist es, diskriminierungsfrei zu kommunizieren. Dazu gehört, dass wir eindeutig formulieren und deutlich machen, wer genau gemeint ist. Alle sollen sich angesprochen und durch die Ansprache wertschätzend behandelt fühlen. Ja, alle, außer die bösen Dunkeldeutschen und so, sage ich jetzt mal. Ne? Die natürlich nicht. Geschlechterhierarchien und Stereotype sollen vermieden werden, außer Dunkeldeutschland. Also, ich nehme jetzt einfach mal das als Beispiel. Gibt ja andere. Dieser Leitfaden soll für den Umgang mit Sprache sensibilisieren und Orientierung geben. Die Anwendung der vorliegenden Hilfestellung geschieht daher auf freiwilliger Basis, zur Unterstützung aller KollegInnen, die vermehrt auf gendergerechte Sprache achten wollen. Ja, und ich meine, die Leute, die darauf achten wollen, die machen das auch automatisch. Die brauchen auch gar keinen Leitfaden. Wofür ist der Leitfaden? Für alle anderen Leute. Gendern Sie mit Sinn und Verstand. Das geht doch gar nicht. Und mit Bedacht auf Ihre Zielgruppe. Diskutieren Sie Festlegungen für den internen wie externen Schriftverkehr, die Sie umsetzen möchten. In Ihren Bereichen redaktionelle Inhalte, die Diskriminierung zum Thema haben, eignen sich besonders im Fiktionalen, gegebenenfalls nur bedingt, zur Anwendung einer gendersensiblen Sprache. Ja, und wenn du möchtest, kannst du ein bisschen runterscrollen. Das sind nur ein paar Seiten. Da sind ein paar Beispiele genannt, was man gerne machen kann. Stereotype vermeiden. Achten Sie darauf, keine Klischees und Rollenzuschreibungen in Ihren Sprachgebrauch zu übernehmen. Außer Dunkeldeutscher natürlich. Veraltete Redensarten sind zum Beispiel das starke Geschlecht, das schwache Geschlecht. Putzfrau, Mädchenname, seinen Mann stehen. Milchmädchenrechnung. Oh, böse, das sind böse. Kulturbegriffe. Milchmädchenrechnung. Kultur kaputt, also das damit. Wenn man Milchmädchenrechnung sagt, führt das direkt zu Femiziden, ich sag's so. Ja, genau. Mhm. Muttersöhnchen. Moment mal, das ist doch eine Beleidigung gegenüber Männern. Darf man das nicht mal? Okay. Dummer Jungenstreich. Rabenmutter. Ja. Sprachliche Ungleichbehandlung findet sich auch auf der Ebene der Wortbedeutung. Da manche Begriffe kein männliches, weibliches Pendant haben, wie zum Beispiel Krankenschwester oder Mutter, Seelen allein, Vaterland, Mannschaft, dämlich, bemuttern, Mutter der Nation, weltmännisch, staatsmännisch und so weiter. Ja. Dann, wenn ausschließlich über Frauen gesprochen oder geschrieben wird, sollte das auch in der Formulierung zum Ausdruck kommen. Ja, dies gilt ganz besonders für Männerdomänen. Ja, im ZDF insbesondere für die sogenannten MINT-Berufe. Hier sollen Frauen sichtbar werden. Frauen müssen am meisten. Ne? Die Ingenieurin, die Kamerafrau, die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Mitarbeiterinnen, Cutterinnen. Ja, also soll auf eine gendergerechte Sprache geachtet werden. Am besten sollen immer die nicht männlichen oder weiblichen Formen genutzt werden, außer wenn wir Frauen hervorheben wollen. Weil das ist Gleichstellung, nicht Gleichberechtigung. Geschlechtsneutrale Formulierungen machen weder Frauen noch Männer sichtbar, aber eben auch keine Gruppe unsichtbar. Juhu, Trick 17. Aus stilistischen Gründen eignen sie sich zur Vermeidung von Doppelformen. Die Person, das Mitglied, die Teilnehmenden, die Führungskraft, die Kinderbetreuung steht allen ZDF-Mitarbeitenden zur Verfügung. Ja, wie sagt man denn weltmännisch oder staatsmännisch? Feministische Außenpolitik, keine Ahnung. Gar nicht mehr, ne? Hm. Genau, einfach gar nicht mehr. Das genau. Weil er nicht drin, weil weltmenschlich und staatmenschlich. Genau, so. Weltmenschlich. Ins. Ja, wenn du einen Ticken noch runterscrollst, da kommt mein Liebling. Also Personen, die sich bewerben sollten und statt IT-User IT-Client-Services. Hast du das schon mal irgendwo gesehen? IT-Client-Services? Statt IT-User? Also das war selbst mir neu. Man lernt ja immer noch nicht aus, ne? IT-Client-Services statt IT-User. Das wird sicher... Das ist doch was anderes, oder wie? Oder? Das wird sicher klappen. Den Menschen, wenn es Services um die Software oder so... Tja, aber um es nicht allzu weit breit zu treten, wenn wir ein bisschen runterkommen, haben wir Umformulierungen. Da sehen wir direkt auf einen Blick, was eines der Probleme des Ganzen ist. Seien Sie kreativ. Ja. Da werden einfach Wortungetüme gemacht. Genau. Seien Sie kreativ und nutzen Sie die Möglichkeiten der deutschen Sprache. Nein, dürft ihr nicht. Wenn man alle Möglichkeiten nutzen würde, dann könnten wir auch am generischen Maskulinen festhalten, weil es beschreibt auch Frauen mit. Aber nein, die deutsche Sprache ist böse, böse, böse. Und hier sehen wir, dass die Ersetzungen immer länger sind, ne? Genau, die Übersetzungen sieht man auf der rechten Seite, die sind immer länger. Es wird einfach sinnlos aufgebläht, die ganze Sache. Ne? Bewerber sollten, die Personen, die sich bewerben sollten, die Antragsteller dürfen, alle, die einen Antrag gestellt haben dürfen. Ja, und so weiter. Also Informationen erhalten Sie beim Leiter des Recherchedecks. Informationen erhalten Sie bei der Leitung des Recherchedecks. Ja, okay. Ja, man sieht hier wirklich rechts und links schön den Vergleich, mit wie viel wenig Gesabbel man beim Normalen auskommen muss und was man dafür in Verbindung mit deren Neusprech jetzt braucht. Genau, deswegen fand ich das ganz gut. Und dann, Binnen-I, soll man Sternchen nehmen, soll man das Binnen-I benutzen, soll man die Klammerlösung benutzen, ne? Also zum Beispiel IngenieurInnen mit Klammer, Frauen, hier, Assoziationen wie zum Beispiel Frauen werden ausgeklammert, sollten vermieden werden, daher keine Empfehlung für die Klammerlösung. Das fand ich auch gut. IngenieurInnen diskriminiert Frauen, weil Frauen ausgeklammert werden. Alles klar. Ja. Empfohlen wird der Genderstern. Er bezieht sowohl männliche als auch weibliche und nicht-binäre Geschlechtsidentitäten mit ein. Der Unterstrich verschwindet zum Beispiel bei Unterstreichungen. Der Doppelpunkt hat sich bislang noch vergleichsweise wenig etabliert. Ja. Und zum Schluss noch eine kleine Checkliste, wie die Leute schön gendergerecht arbeiten können. Checkliste: Habe ich auf geschlechtergerechte Sprache geachtet? Verwende ich weibliche Personen oder Berufsbezeichnungen für Frauen? Also habe ich nicht gegendert und zweitens habe ich die Frauen richtig gegendert. Ui. Werden Handlungen von Männern und Frauen mit gleichwertigen Verben beschrieben? Wenn ja, dann auf jeden Fall die Frauen bevorteilen, würde ich sagen. Formuliere ich Titel, Funktionsbezeichnungen geschlechtergerecht? Werden Frauen und Männer in Bildern gleichberechtigt dargestellt? Also nicht nur die Sprache muss durchgegendert sein, sondern die Bildsprache auch. Verzichtet der Text oder das Bild auf die Verwendung von Geschlechterstereotypen und Rollenklischees? Wie beispielsweise, dass der Mann größer ist als die Frau oder was? Ich habe jetzt so laut nachgedacht. Klischees. Bleibt der Text einheitlich, wenn ich unterschiedliche Formulierungen in der geschlechtergerechten Sprache nutze? Nein, bleibt er nicht. Das ist ja der Punkt. Aber gut. Bleibt die Bedeutung dieselbe, wenn ich umformuliere oder geschlechterneutrale Formen nutze? Ja, das ist auch Ansichtssache. Wurden Übereinstimmungen im Satz bedacht? Also gendert man durchgehend oder macht man mal so? Und ist der Text lesbar als letztes? Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so wirklich wichtig. Ja, dass, wenn alle anderen Dinge bedacht worden sind, dann kann man sich darüber vielleicht auch nochmal Gedanken machen. Ja. Ich kümmere doch gar aber muss mehr nicht. Ja. Er muss ja vorlesbar nur sein. Tja, und ganz zum Schluss fand ich noch lustig die Ansprache von ZuschauerInnen. Die ZuschauerInnen wollen in ihrer Gesamtheit angesprochen werden. Es bietet sich daher an, bei der Begrüßung in einer Live-Sendung alle mitzunehmen. Zum Beispiel: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Herzlich willkommen beim heutigen Fernsehgarten. Ja, Moment mal, Damen und Herren, fehlt da nicht noch irgendwas? Ich musste gerade an diese... An das ist sehr gedankenlos vom ZDF. Da gab es einmal diesen einen Bundespräsidenten, der dem... Dem das zugeschrieben wurde. Meine Damen und Herren, liebe... Punkt, Punkt, Punkt. Dem wurde das zugeschrieben. Ist aber angeblich nie gesagt worden. Er hat da angeblich nie gesagt, aber da muss ich dran denken. Guten Abend, meine Damen und Herren und andere. Ja. Der war Vorreiter. Liebe Nonbinäre, hat das N-Wort gesagt. Liebe Nonbinäre. Ich bin bei dem weiterführenden Link gefolgt. Gendern.de. Das große Wörterbuch für eine gendergerechte Sprache. Also die Liederfrau steht da auf den Geschlechtern, oder was? Rosa und blau? Und warum ist das blaue Geschlecht größer als das rosa? Ne? Also die hat auf der einen Seite einen Rock an und auf der anderen Seite eine Hose. Oh, ich sehe es jetzt erst, ja. Aha. Könnte aber auch oder das ist so ein Anime-Charakter. Die was haben ja auch Frack? Oft so Kleidung, die so spitzig. Ja. Ein Euro jobbende Person. Das gefällt mir schon. Oh. Super. In Aalen lebende Person, aus Aalen. Achende. Aalen lebende. Das hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal. Ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Ach, guck mal, die haben sich eine eigene Umfrage zurechtgedreht. 38, 42, so. Gendern, ja oder nein? Nein, sagen selbst die Leser. Ja. Nee, das ist, glaube ich, Deutschland. Genau, was hat denn jetzt mit dem Vertragsbruch? Was für ein Vertragsbruch steckt denn hinter dem Gendern? Da stand doch irgendwas vorhin. Naja, sozusagen, dass sie einem keine vernünftigen Medien mehr anbieten für das Geld, das man bezahlt. Ja, das ist doch... Ja, Vertragsbruch gegenüber den Zuschauern, weil diese ganzen aktivistischen Sachen, die ja alle total freiwillig passieren, da gibt es ja gar keinen politischen Druck und das ist genau der Punkt. Wie auch immer man zur Gendersprache steht, niemandem dürfe verborgen geblieben sein, dass sich an der Frage nicht nur die Geister, sondern auch die parteipolitischen Sympathien entscheiden. Naja. So wird Kritik am Gendern öffentlich mehrheitlich von konservativen und rechten Parteien vorgebracht, während die als links geltenden Parteien den Gebrauch der Gendersprache generell begrüßen. Und das ist halt der Vertragsbruch, weil es soll ja inklusiv sein und für alle da sein, selbst wenn man die politische Meinung nicht teilt, theoretisch. Ja, und man braucht wieder eine inhaltlich ausgewogene Medienberichterstattung, die diesem Phänomen entgegenwirken kann. Bis dahin ist das ein Vertragsbruch gegenüber den zahlenden Zuschauern, weil die zahlenden Zuschauer ist ja die Gesamtheit der Bevölkerung. So, das war die Argumentation, wie der darauf gekommen ist. Also jetzt nicht rechtlich gesehen, eher moralisch, philosophisch gesehen, ja. Ja, eine gute Nachricht. Die New York Times hat gestreikt und Babylon Bee hat investigativ herausgefunden, Desinformation um 92% gesunken, da New York Times Autoren in den Streik treten. Ja, Babylon Bee, man immer ab und zu mal sehr lustige Artikel. Und es gab ja einen Walkout, 24 Stunden haben die, die Schreiberlinge von der New York Times gestreikt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Streik ausgegangen ist, aber alle Leute haben natürlich gefeixt, weil die New York Times, die ja, die zahlt schon gar nicht mal so schlecht und hat gar nicht mal so schlechte Bedingungen für ihre Angestellten. Aber wir haben uns immer gefragt, woher all diese schädlichen Desinformationen kommen, sagte Daryl Ball, ein Forscher des Center for Combating Bad Things Online. Wie sich herausstellte, kam das alles von diesen Dummköpfen von der Times. Wer hätte das ahnen können? Mehrere Studien zeigen, dass das Land einen starken Rückgang von Hassreden, ausländischer Propaganda und schockierend dummen Hottakes erlebt hat, seit das gesamte Schreibteam das Gebäude in New York City verlassen hat, was nach Ansicht von Experten zu einem Ausbruch von Frieden und Harmonien in der ganzen Nation führen konnte. Die ganze Zeit über waren wir die Gefahr für die Demokratie, sagte New York Times Gewerkschaftschef Fox Crollers gegenüber Reportern anderer Nachrichtenorganisationen, die nicht im Streik sind. Wir haben Verhandlungen mit der Führung aufgenommen, um uns mehr Geld zu zahlen, damit wir nie wieder an die Arbeit zurückkehren, in der Hoffnung, Amerika zu retten. Ja, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung berichteten alle anderen Nachrichtenagenturen im ganzen Land, dass sie sich verloren fühlten, da sie so daran gewöhnt waren, jeden Morgen nur aus der New York Times zu kopieren und einzufügen. Ja, ja. Das hat dann auch direkt, das ist ja auch eine Theorie von mir, dass viele Leute das einfach nur machen. Gerade in Deutschland. Ja, das ist natürlich die Babylon Bee, die das schreibt hier. Ne? Ja, ja, also ist natürlich Satire, aber Satire mal wieder sehr nah an der Realität. Ja gut, ich meine 92% Desinformation. Aber, ach, ja, das ist ja der Punkt mit der Desinformation. Wer entscheidet denn, was Desinformation ist? Das ist schwierig, das zu entscheiden. Und Google must remove manifestly inaccurate data, EU Top Court says. Ja, Google wurde jetzt quasi verurteilt, dass sie zusätzlich zu den ganzen Hate Speech meldenden Leuten, die da heraussuchen müssen, ist das jetzt Hate Speech, ist das gesetzlich gesehen, muss das entfernt werden, mal ganz abgesehen von den ganzen anderen rechtlichen Themen, sei es Copyright oder andere illegale Sachen, die Google herausfiltern muss, müssen die jetzt ein extra Team einrichten, was Folgendes macht. Wenn eine Person sagt, hier, wenn man meinen Namen googelt, dann wird die und diese Information angezeigt und ich möchte nicht, dass es da steht, weil es Desinformation ist. Beispielsweise Satire über eine Person oder wer hat hier geklagt? Es waren ein paar Investmentbanker, two executives from a group of investment companies who had asked Google to remove search results linking their names to certain articles criticizing the group's investment model. Also quasi ein paar Banker, wo gesagt wurde, legt mal besser euer Geld nicht bei denen an, die könnten euch in die Irre führen. Und die haben gegen Google geklagt, dass es halt rufschädigend und geschäftsschädigend wäre und die persönliche Freiheit einschränken würde von diesen Investmentbankern und natürlich auch von den Firmen darüber hinaus. Und ja, Europäische Gerichtshof hat gesagt, the operator of a search engine must dereference information found in the reference content, where the person requesting the dereferencing proves that such information is manifestly inaccurate. Also du kannst quasi sagen, Google, diese Information stimmt nicht. Hier ist meine Begründung, warum das nicht stimmt. Und dann muss Google das prüfen, nach gewissen Kriterien, die jetzt noch erstellt werden müssen, dann demnächst. Und ja, dann darf Google die ganzen Sachen nicht mehr anzeigen. Und man kann das ganze Urteil halt auch so interpretieren, dass es nicht nur um die Persönlichkeitsrechte von Einzelnen geht, sondern auch um Rechte von Unternehmen. Und dass auch Dritte klagen dürfen für betroffene Personen, heißt Verbände und andere Unternehmen. Also das heißt natürlich nichts Gutes, dass da halt einfach nur ein weiteres Instrument in die Hand gegeben wird, Leute zu deplattformen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite schlechte Geschäftsgebaren zu veröffentlichen im Internet hat ja viele Leute schon von einem Kauf abgehalten, sage ich jetzt mal. Das wird dann wohl auch schwierig werden in nächster Zeit, weil es ja eine geschäftsschädigende Sache ist. Ne? Und wenn dann gesagt wird, hier, ein Kommentator hat halt gesagt, so ja, die haben nicht rechtzeitig geliefert oder sonst irgendwas, dann sagt die Firma so, ja, aber hier, wir behaupten, wir haben rechtzeitig geliefert, hat der Beweise dafür, dass es nicht rechtzeitig geliefert ist. Wir haben unternehmensintern die Statistik, dass so und so viel rechtzeitig ausgeliefert wird. dann muss Google theoretisch an diesen Nutzer rantreten und fragen, okay, hast du Beweise dafür, dass das stimmt? Und wenn der diese Beweise nicht vorlegt, dann muss dieses spezielle Team die Sache löschen. Ja, das macht auch wirklich Spaß, oder? Kriegt man so ein richtig schönes Gefühl, wie die Europäische Union sich um den gemeinen Bürger kümmert. Da sind wir richtig sicher vor Hass und Hetze im Netze und vor Desinformation. Juhu. Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Mädel, Alter. Hass und Hetze. Alle. Gar nicht mal so sehr der Drachenlord steht hier für mich im Mittelpunkt, sondern diese Podcast-Reihe Cui Bono, die macht auf Twitter und so relativ Wellen. Da hat ein hochdekorierter Podcast, der sich hier halt den Drachenlord diesmal vorgenommen. Was man so hört, ist das ein ziemliches, ja, also die bösen Mobber und der gute Drachenlord. Man liest im Internet, hier würde auch sehr, sehr gnädig geschnitten, um die Person halt ja, ein bisschen anders darzustellen, als sie vielleicht auch ist. Ich finde es interessant, dass so viele Journalisten da drauf aufspringen und sagen, boah, müsst ihr unbedingt hören hier und so. Ich habe das Gefühl, hier so wird ein weiterer Brückenkopf gebaut, wo man irgendwann sagen kann, ja, Halle, Hanau, Drachenlord. Ach so. Ja, einfach diese Aufmerksamkeit, die dieser Podcast kriegt, wundert mich ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt selber da noch nicht reingehorcht in diesen Podcast, ob das wirklich eher einseitig ist, ob das parteiisch ist oder nicht. Er ordnet das, also der Host belässt es nicht bei der Schilderung des Falls, er ordnet das Phänomen ein. Die Selbstentblößung auf YouTube ist für ihn die ultimative Form des Reality-TV. Die Erfahrung von Big Brother dienen so als Blaupause, um die Mechanismen hinter dem Umgang der Menschen mit dem Drachenlord zu verstehen. Ja, aber das ist ja nur wirklich keine Raketenphysik. Das Jahrzehnte von diesem völlig skrupellosen Reality-TV-Schwachsinn, wo man ja an der Grenze zur Behinderung stehende Menschen vor die Kameras zerrt, um sie dann irgendwie lächerlich zu machen, dass das, ja, an der Gesellschaft nicht spurlos vorbeigeht. Aber halt die Sturheit und der Narzissmus und auch das Geld, was der Herr Lord damit verdient hat, ja, lassen es für mich ein bisschen anders aussehen. Und dass die Gesellschaft halt eingreifen können oder sollen, ich weiß es nicht, was wir immer mit solchen Leuten machen, ihnen das Internet wegnehmen, sie einsperren oder irgendwas. Weiß ich nicht. Natürlich ist es Schwachsinn, wenn da 800 Leute hinfahren und vor seinem Haus rumtanzen oder ihn reizen oder irgendwas. Ja, aber wie so oft wird hier jemand, der nicht rein Opfer und nicht rein Täter ist, halt zum Opfer gemacht, während die anderen zu Täter gemacht werden. Und das habe ich inzwischen schon öfter mal gesehen. Naja, gut. Ja, wie nervig, wenn die anderen irgendwie die Gesellschaft verändern wollen. Unter anderem dann eben durch so eine Einzelaktion, was ich mit dem Winkler sie einen Zwangspsychologen nach Hause schicken oder das Internet abstellen oder sowas. Ne? Das ist eine Einmischung einfach, die ich nicht so gut finde mehr. Das ist halt schon zu weit. Cui bono, der Staat, ne? Ja, cui bono. Wer profitiert wirklich auch von diesem Podcast? Im Endeffekt habe ich halt und deswegen jetzt, weil hier Leute im Chat auch sagen, gar nicht beachten und so, nee, aber mich wundert halt dieses rege Medieninteresse auch von Mainstream-Medien, Mainstream-Journalisten an diesem Podcast und dieses Loben, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, hier wird eine Front hochgezogen, wo man dann auch wieder sagen kann, aber da waren auch die Rechten, haben wir nachgewiesen, hier haben wir jemanden, der hat ein T-Shirt, auf dem Hakenkreuz steht oder so. Ja, was? Tja, aber es beweist auch, manche Leute sind nicht tot zu kriegen. Ne? Drachenlord ist immer noch in den Medien. Wer hätte es gedacht? Ne? Die Story geht weiter. Die Story geht weiter. Ja, und damit das nicht allen Leuten so geht, gibt es ja in Kanada den sogenannten Canada's Medical Assistance in Dying Program. Kurz MAID. Ja, also wie die Krankenschwester. Holde MAID. Ja, hatte ich schon mal drüber berichtet. Das ist einfach eine Sache. Euthanasie ist in Kanada ja schon seit einigen Jahren legal, seit 2016. Es gab halt ursprünglich gab es die Vorgabe, eine Person, die schwer krank ist und für der Tod kurz bevorsteht, die darf halt medizinisch begleitet euthanasiert werden, getötet werden. Wenn zwei Doktoren halt der ganzen Sache zustimmen innerhalb von 10 Tagen. Und seit 2021, seit letztem Jahr, gab es ja eine Novelle. Und da heißt es, a person with a physical condition deemed intolerable. Also eine körperlich behinderte Person, wo die halt ihre Situation intolerabel findet. So. Da gab es halt schon einige Artikel von irgendwelchen Obdachlosen, denen gesagt wurde, okay, wir können dir kein Obdach mehr bieten, wir können dir keinen Job mehr kriegen, bevor du halt dein ganzes Leben lang nur noch Sozialhilfe und vielleicht auf der Straße wohnst, willst du dich nicht vielleicht umbringen, das wäre doch die humanere Variante. Hat es tatsächlich schon solche Fälle gegeben? Die Selbstmordzelle von Fujihama. Ja, Moment, da möchte ich dann aber vielleicht mal einen Link irgendwie sehen von einem offiziellen. Ja, Daily Mail ist nicht so die ganz, glaube ich, auf der Quelle. Das war ein Punkt. Das hatte ich schon vor ein paar Monaten schon mal eingereicht, vielleicht sogar Ende letzten Jahres, weil halt 21 dieses Gesetz geändert wurde und es ist halt so, dass dieses aktiv vorgeschlagen wird und da geht es halt hier in diesem Artikel auch drum. Hier haben wir eine Ex-Armee-Angehörige, Rollstuhlfahrerin, hat bei den Paralympics mitgemacht, hat Kanu gefahren, was hat sie noch gemacht, Gewichte heben und im Rudern war sie bei den Paralympics dabei. Jetzt ist sie in etwas fortgeschrittenes Alter und hat sich im Endeffekt nur ein Treppenlift beantragt bei der Medical Assistance. Und das wurde einfach nie genehmigt, obwohl sie Anrecht drauf hat. Und irgendwann wurde bei der letzten Ablehnung der Genehmigung hat sie halt einen Brief bekommen, dass sie halt von diesem MAID-Programm in Anspruch nehmen kann, wenn sie wirklich halt sagt, dass ihre Situation so intolerabel ist. Sie hat halt gesagt, es ist nicht tolerierbar für mich, weil ich muss jedes Mal aus meinem Rollstuhl raus und irgendwie über die Treppe in meine Wohnung reinrobben. Das ist nicht mehr tolerierbar für mich. Und dann kam die Antwort, ach, wenn es nicht tolerierbar ist, dann gibt es auch dieses schöne MAID-Gesetz. Das können Sie doch gerne mal machen. Geil, wie so angelernte Stichworte dann entsprechende Sachen auslösen. Ne? Tja, und die ganze Geschichte wird halt noch ein bisschen krasser, weil im nächsten Jahr steht die nächste Novelle an und dann ist es nicht mehr nur eine physische Person, sondern eine Person, die physische Beeinträchtigung hat, sondern auch Mental Conditions, also Leute, die mentale Probleme haben und zum Psychologen gehen, vielleicht Selbstmordgedanken haben, vielleicht depressiv sind. Und da könnte man jetzt sagen, okay, wenn du eine Person hast, die depressiv ist, die Gedanken hat, sich selbst umzubringen und ihr dann als Lösungsweg aus ihrer Depression hervorzuschlagen, ja, du könntest dich selber umbringen, weil das ist eine valide medizinische Option, die auf dem Tisch liegt, ist schon wirklich grenzwertig. Und gut, jetzt hast du schon den nächsten Artikel gemacht, aber da gab es noch eine Grafik, wie sich die ganzen Sachen entwickelt hat. Im Jahr 2016, da haben halt 1000 Leute von diesem Programm Anspruch genommen. Das waren halt damals halt noch die Todkranken. Und hier sieht man halt, mittlerweile sind wir bei stabil 10.000 Leuten im Jahr, die in Kanada den Freitod wählen über das medizinische System. Und da gab es halt, wie gesagt, schon einige Skandale. Ja, da gab es zum Beispiel eine Werbekampagne, wo eine Person halt gezeigt wurde, die den Freitod gewählt hat und dann kam hinterher raus, ja, die hat den Freitod gar nicht gewählt. Die hat sich im letzten Moment wieder umentschieden. Das war halt eine junge, 30-jährige Dame. Ne? Und dann gab es eine andere Marke, die hat halt quasi auch damit geworben. The All Is Beauty Ad Video, launched by LeMason Simmons, centers around a terminally ill woman who ended her life with medication intervention in October. Da haben die halt versucht, Kleidung an Leute zu verkaufen. Und im Werbespot hast du halt gesehen, wie eine Frau ins Meer langsam läuft. Ja. Unappetitlich diese ganze Sache. Ja. Vor allem, wenn es halt immer weiter ausgeweitet wird. Und die ganze Sache mit den psychologischen Defiziten. Ja, wie gesagt, der depressiven Person zu sagen, so ja, Selbstmord ist eine Option, ist halt grenzwertig, meiner persönlichen Meinung nach. Aber ich habe ja auch keine Psychologie studiert. Ja, die Experten werden schon wissen, was richtig ist in Kanada. Ja, der Ruhestand als Jungbrunnen. Horst Seehofer lernt C++. nicht immer nur traurige Nachrichten, sondern vielleicht auch mal was Leichtes, gell, wo man halt auch mal Freude dran hat. Der Horst hat viel Zeit. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Lebensinhalt, die Pflege von Freundschaften, sagte Seehofer. Als weitere Hobbys nannte Seehofer Lesen, meistens 5 Bücher gleichzeitig, und Keyboard spielen. Und Sie werden mir nicht glauben, dass ich vor kurzem einen Computer gebaut habe, aus fertigen Bauteilen, aber er funktioniert seit 14 Tagen. Zudem lerne er die Programmiersprache C++. Er fühle sich gut, fasste Seehofer sein Leben ohne Politik und politisches Spitzenamt zusammen. Ich genieße das ausgesprochen. Ja, Seehofer, wir müssen auch mal schöne Dinge. Ja, dauert aber eine Weile, bis man sowas kann, glaube ich. C++ hat er zu tun. Das ist recht umfangreich, oder? Kommen dann jetzt bald die Meldungen von den bayerischen Hackern, die alles lahmlegen? Man soll ja, wenn man älter wird, auch schwierige Sachen lernen. Hält das Alzheimer auf oder so. Huch, Bundesnetzagentur warnt vor Geräten mit versteckten Aufnahmefunktionen. Hätte ja keiner ahnen können. Und die warnen davor, weil das verboten ist. Nämlich. Nachtsichtfähige Sparschweine. Alles klar. Ja, sowas ist natürlich fragwürdig, aber im öffentlichen Raum wüsste ich jetzt nicht, warum ich da eigentlich filmen darf, ohne dass das gesehen wird. Ne? Wüsste ich schon. Also, ja, wieso denn? Du musst ja auch diese Schilder dann aufhängen, dass irgendwo Videoüberwachung ist oder so. Das musst du schon machen. Kannst du nicht einfach Überwachung sagen. Ist doch was anderes. Ne? Ja, gut. Was heißt was anderes? Genau das Gleiche. Ja, es ist diese Art Funktion. Ja, verglichen hat das jetzt eben auch mit einer Wildkamera. Ne? Was ist denn, wenn ich in den Wald gehe, wird dann irgendwie automatisiert fotografiert oder so? Das ist auch eine Überwachungsfunktion, die dann nicht erlaubt sein müsste eigentlich, ne? Oder genauso verboten sein müsste. Ja, und ich finde davon, dass abgesehen, dass ich das unmöglich finde und dass ich das im öffentlichen Raum auch für eigentlich unproblematisch halte, weil da muss man immer mit rechnen, dass man mal aufgenommen wird immer. Schließlich ist alles voller Kameras. Im privaten Raum ist das natürlich was anderes. Da ist das natürlich nicht gestattet. Und wenn du davon ausgehst, dass ein Sparschwein eben irgendwo im Kinderzimmer steht oder so, dann gehört sich das natürlich auch nicht, ne? Aber das, wie gesagt, durch die Straße zu tragen und aufzunehmen, das sehe ich eigentlich nicht als. Ja, steht ja auch nichts von durch die Straße tragen. Ja, es geht aber hier nur um die Produkte. Es wird nicht davon aus, also auf irgendeine Situation oder so abgehoben. Ja. Es geht nur um die Produkte, ne? Also, wenn ich zum Beispiel, oder ich treffe mich mit einem zukünftigen Geschäftskollegen oder sowas und wir besprechen irgendwas, aber es wichtig ist, dass man sich daran erinnert, dann nimmt man es vielleicht einfach mit auf. Ja, das kannst du auch machen. Du kannst ja auch Geräte verkaufen, die aufnehmen, aber was sie ja sagen, ist, dass das halt irgendwie ersichtbar sein muss, dass die Geräte aufnehmen. Ja, genau, die müssen irgendwie blinken oder so, ne? Mindestens, genau. Also es ist unbemerkt abgehoben sein. Ich muss gerade an diesen Teddybär mit der Kamera denken, diese Nannycam, so, dass der irgendwo hingestellt wird, um zu gucken, ob die Babysitter ordentlich arbeiten. Das ist so das Einzige, was mir gerade irgendwie dazu einfällt. Genau, die Babykameras sind natürlich auch weiterhin gestattet, ne? Natürlich weiterhin erlaubt, weil es irgendwie, ja, weiß ich nicht genau, weil es nicht versteckt ist oder so, natürlich genau, weil es dann blinkt oder so. Hm. Ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwie neu ist oder so, es ist ja nur eine Erinnerung, ne? Ne, ich glaube nicht, dass es neu ist. Das ist nochmal klargestellt oder so. Gut, Telefon weiß auch jeder, dass die Kameras haben, deswegen haben sie rausgelassen. Es geht nur darum, dass es eben nicht unbemerkt ist, sondern nicht auch keine unbemerkte Möglichkeit oder so besteht oder sowas. Ne? Futterautomaten für Haustiere, yay! Ja, das ist auch schlimm, ne? Da geht die Kamera immer an, wenn das Tier was zu futtern holt, damit du lustige Bilder hast mit deinem Haustier. Das ist aber leider nicht legal, weil das Haustier auch eine Privatsphäre hat wahrscheinlich. Ja, Netzpolitik besinnt sich mal wieder auf seine Wurzeln. Hier geht es um das europäische Panoptikum, die European Digital Identity Wallet. Da ist im Endeffekt geplant, ein länderübergreifendes System einzuführen, die eine einheitliche Online- und Offline-Identifizierung von BürgerInnen und EinwohnerInnen innerhalb der Union ermöglicht. Das schlummert schon einige Jahre in der Schublade. Einige Länder haben bestimmte Systeme schon umgesetzt. Wir haben ja beispielsweise den elektronischen Personalausweis. Ja, bislang haben 19 der insgesamt 27 EU-Staatensysteme auf der Basis dieses Systems eingeführt. Allerdings sind sie zueinander meist inkompatibel. Das soll geändert werden. Und was noch geändert werden soll, ist, dass nicht mehr nur staatliche Stellen in diesen ganzen Prozess involviert werden sollen, sondern, unsere schönen privilegierten Partner. Ne? Also da gibt es ja immer irgendwelche externen Unternehmen, die dann mal so genannt werden. Kennen wir aus allen möglichen Bereichen. Das ist sogenannte Trust Service Provider, sind die in diesem Fall. Das sind einfach private Firmen oder Nichtregierungsorganisationen, die von der Politik benannt werden, dass das vertrauenswürdige Partner sind und alle müssen mit diesen zusammenarbeiten. Und es wird eine dezentrale Zertifizierung angestrebt, dass man quasi von diesen Trusted Service Providern, dass man die, dass die halt auch Sicherheitszertifikate ausgeben können, die den Datenabgleich über dieses System sicherstellen können. Allerdings wird dabei auf ein veraltetes System zurückgegriffen. Sogenannte QWAC, Qualified Website Authentication Certificate. Diese Zertifikate gelten aus Sicht von IT-Expertinnen allerdings als veraltet, untauglich und relativ unsicher. Ja, das kann eigentlich, also da wird eine zentrale Datenbank mit den ganzen Daten hergestellt. Welche Daten kommen da denn rein? Alles, was gemacht wird bei Banken und Behörden, soll über dieses ID-Wallet abgewickelt werden. Da soll man sich halt damit identifizieren. Auf Facebook, Amazon und Google auch, wenn man da entweder ein Profil hat, wenn man was kaufen will, kann man sich damit ausweisen. Aber auch, wenn ihr zum Arzt geht beispielsweise, Alterskontrollen im Supermarkt für Getränke, beim Kauf von Konzerttickets, Hotelbuchungen, wenn Pakete an euch versendet werden, könnt ihr halt mit dieser Online-ID euch ausweisen, dass ihr auch wirklich die Person seid, dass ihr das Tracking nachverfolgen könnt. Und das Ganze ist natürlich nicht datenschutzkonform. Das Ganze ist veraltet. Das Ganze ist im Endeffekt eine riesige Datenbank. Es ist auf internationaler Ebene, wo sehr viele Leute darauf Zugriff haben. Das Ganze ist auch offen für Unternehmen. Es ist ganz klar, von Partnern aus der Werbewirtschaft wird auch geredet. Im Endeffekt Tracking, Profiling und gezielte Werbung können über diese digitalen IDs halt gesteuert werden. Da kriegen die Werbefirmen halt direkt eure eigene ID, weil ihr auf den Webseiten euch authentifiziert, wo ihr lang gesurft seid und können halt euch zielgerichteter Werbung geben, was natürlich nur in eurem Interesse ist. Nur der Kundennutzen steht da natürlich vor. Und das ist halt der Punkt. Es ist veraltet, es wird zentralisiert und jetzt wurde als zusätzliche Sache noch eingeführt, dass halt private Firmen da mitmachen können. Die größte Änderung gegenüber der eIDAS-Beordnung besteht darin, dass die Wallet-App auch für private Unternehmen geöffnet werden soll. Ja, schön, 1984 trifft Atlas Shrugged und wir werden alle unseren Spaß haben. Ja. Und das Ganze soll halt eingeführt werden sukzessive. Jahr 2025 soll das System stehen und bis zum Jahr 2030 soll es verpflichtend gemacht werden, dass man sich halt nur noch damit identifizieren kann. Nichts mehr mit Personalausweis und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Es sei denn, dieser Personalausweis hat halt diese Funktion. Ja. Panoptikon wird bezeichnet. Wenn die Leute das glauben, müssen sie natürlich ein bisschen Propaganda machen und dazu hat man unter anderem eine Party gemacht hier. Auf Metaverse, das ist ja wohl diese virtuelle Welt von Facebook, von Zuckerberg. Und da war es das Ziel, wie heißt es hier? Ziel war es, zahlreiche junge Leute für die Aktivitäten der EU zu begeistern. Gekommen sind 5 Leute. Und da gab es einen Blogger, der da darüber geschrieben hat, der war dann auch da und hat dann irgendwie gesagt, ja, jetzt sind die 5 Leute weg, mit denen ich geredet habe, jetzt bin ich allein. Und da wollten sie Digital Shared Space machen als perfect place to get to know people, new people and reflect on global issues to make a difference for our shared future. Ja, also das hat nicht so richtig hingehauen, ne? Das war ein toller Spaß. Warum das so viel Geld kostet, weiß ich nicht genau. Aber es waren eben nur 5, 6 Leute da, beziehungsweise einer war noch da, der dann immer nicht reinkam, weil angeblich die Schlange so lang gewesen wäre. Und dass ich dann deswegen gedulden musste. Ja, konnte sich dann am Ende noch einen Avatar aussuchen und trotzdem teilnehmen. Und die Global Gateway-Initiative wollte sich damit jemals vorstellen, heißt es hier noch. Besonders schmerzhaft ist, dass die EU-Abteilung für die Entwicklung der Metaverse-Plattform 387.000 Euro ausgegeben hat. Ziel war es, die sogenannte Global Gateway-Initiative der EU in der virtuellen Welt anzupreisen im Rahmen dieser Willi-Kommission. Bis 2027 300 Milliarden Euro für den Ausbau von neuer Infrastruktur in Entwicklungsländern ausgeben. Das Event war besonders für 18- bis 35-Jährige gedacht. Die Zielgruppe sei der EU gegenüber eher neutral eingestellt und mit den EU-Initiativen in der Regel nicht vertraut. Ja, aber das sind auch hart umworbene Zielgruppen und dementsprechend haben die das nicht gemerkt, dass ihr da was veranstaltet habt. Aber schön, wäre ich gerne Veranstalter, aber dann hat man Dings. Steckst du dir wahrscheinlich 350.000 in der Tasche. Jo, hart, ne? Dann hat der deutsche Botschafter in Katar einen Brandbrief losgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich den hingeschickt hat, aber er ist hier veröffentlicht worden bei Foreign Policy.com. Und darin warnt er, der Umgang Berlins mit dem Emirat habe in Katar zum Verlust des bisherigen Vertrauensbonus geführt. Den hat wahrscheinlich der Habeck sich erarbeitet mit seinem Bückling da oder so, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall berichtet er oder schreibt in seinem Bandbrief in Katar vor einem diplomatischen Flurschaden, warnt er in dem mittelöstlichen Land und fordert Berlin zu einem schnellen Kurswechsel auf. Hintergrund sind die kampagnenartigen, auf doppelten Standards beruhenden Attacken der Bundesregierung gegen das Emirat, die dort breiten Unmut ausgelöst haben. In der Bevölkerung allgemein, aber auch speziell in Wirtschaft und Politik. Deutschland habe den erheblichen Vertrauensbonus verloren, teilt der Botschafter mit, die Stimmung sei miserabel. Wolle Berlin nicht noch mehr Einfluss im Mittleren Osten verlieren, dann sei ein öffentliches Lob für die Fußball-WM seitens höchster Regierungsstellen dringend angeraten, meint er. Da bin ich mal gespannt, ob sowas noch kommt. Kann ich mir nicht vorstellen, bei unserer Regierung wäre wirklich ein Schattensprung oder so. Das heißt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas kommt. Wird aber hier als angemessen angesehen. Da mal ein bisschen Arsch zu kriechen sozusagen. Weiß ich nicht genau, finde ich nicht ganz verkehrt. Schließlich hat man da ganz schön frech die Kultur kritisiert als Gast im Land und so. Aber davon abschreibt er die nochmal weiter. Fußball-WM. Berliner Regierungsberater drangen bereits vor der WM darauf, die Beziehungen zu Katar auszubauen. Das sei wichtig, nicht nur mit Blick auf die riesigen Erdgasvorräte, sondern auch wegen Katars nennenswerten politischen Einfluss. Washington hat Doha soeben milliardenschwere Waffenlieferungen genehmigt, nicht zuletzt weil Katar wie auf der gesamten arabischen Halbinsel China immer stärkeren Einfluss gewinnt. Und so weiter und so fort. Also auch der Rest ist nochmal lesenswert, aber jetzt ein bisschen viel. Unsere Regierung macht nicht nur Inland wie Käse, sondern versauen sich auch nach außen. Ne? Tja. Gleiches Recht für alle. Soll der Mann nicht so laut sagen, sonst kommt er bald auch bei dem eine Hausdurchsuchung wegen dem Korruptionsskandal. Was, bei dem Katar der Scheich oder was? Ja, bei dem Botschafter. Ja, jemand aus von Win Future. Gibt es wohl die Überlegungen bei der Bahn, bei der Deutschen Bundesbahn, so ein bisher als Kommunikationsnetzwerk genutztes Funknetz umzustricken und das LTE-fähig zu machen. Das hat im Prinzip auch so weit geklappt, aber trotzdem haben sie das jetzt gestoppt. Diese Verbreitung, dass es eben starten soll, diese ganze Verbreitung und die Technik, die sie da aufbauen, weil sie keinen geeigneten Kommunikationskanal als Ersatz gebastelt gekriegt haben in der Zeit. Warum das so lange dauert, weiß ich nicht. Und ich könnte mir vielleicht meinen, dass sie dann das auf einer parallelen Frequenz einfach mitschicken oder so. Aber vielleicht klappt das auch nicht oder sowas, weiß ich nicht genau. Das heißt nur, dass es technische Probleme gibt beim Aufbau der neuen Kommunikationsstruktur für die Mitarbeiter der Bahn. Und deswegen kann das noch nicht auf der gleichen, ja, auf dem gleichen Frequenzband oder beziehungsweise über das gleiche Netz eben laufen. Ne? Ja, schade für alle, die öfter mit der Bahn unterwegs sind. Ne? Wisst ihr Bescheid? Daran liegt's. Tja, aber vielleicht kann man die Gläser von den Bahnen bald benutzen, um ins Internet zu gehen. Oh, schön. Hier eine etwas seltsame Meldung, die man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Moment mal. Kommt die aus, woher war es? Zimbabwe? Nee. Gambia? Irgendwo da unten? Was? Nein. Hieß nicht Mexiko? Waren das die Arabischen Emirate? Ich glaube, nee, Saudi-Arabien. So. aus Saudi-Arabien kommt das im Endeffekt. Was ist angedacht? Man hat Glas und das Glas soll ein polarisiertes Glas sein, wie man es teilweise von Sonnenbrillen kennt, nur sollen halt elektrische Kriechströme dafür sorgen, dass diese Polarisation hoch und runter gedeckelt wird. Wenn das schnell genug passiert, hat man sowas wie ein 1-0-1-0-1-0 System und darüber kann man dann im Endeffekt ein Funknetzwerk laufen lassen. Ja, im Gegensatz zu den Netzwerken, die wir jetzt haben, die halt auf Funkwellen basieren, wäre das halt eine direkte Lichtkommunikation, ja, Visible Light Communication System, VLC, und ist nicht nur ein Media Player. Ja, und was die im Endeffekt gemacht haben, die haben ja mehrere Glaslayers, mehrere Schichten eingebaut, die halt sich steuern lassen, dass sie die Polarität so verändern, haben einen Sensor aufgebaut und können jetzt derzeit schon eine Datenrate von 15 bis 16 Kilobits per Sekunde machen können. Und die meinen, die werden es wahrscheinlich bis auf 2 Megabits pro Sekunde innerhalb von 2 Jahren hochbekommen, was dann halt auch schon Datenanwendung erlauben würde. Bislang sehen sie das halt als schon fast industriefähig einzubauen in Smart Homes beispielsweise, weil irgendwelche IoT-Geräte darüber ihre Datensensoren schicken können, weil da die Bandbreite schon für ausreicht. Und generell ist das einfach ein interessantes Konzept, ja, weil es halt nicht über diese Funkwellentechnik läuft, die überall steht, sondern über diese direkte Lichtkommunikation funktioniert. Das Einzige, was ich an der ganzen Sache nicht verstanden habe, da wird auch nicht genau drauf eingegangen, es wird halt quasi gesagt, man kann nicht nur diesen Datentransfer erzeugen, sondern man kann auch die Energie für diese elektrischen Impulse aus dem Sonnenlicht, was auch die Scheiben trifft, rausfiltern. Wie das genau funktioniert, habe ich nicht nachvollziehen können. Also es braucht noch eine externe Energiequelle, um diesen Effekt zu erzeugen. Ich verstehe schon nicht, wie der Strom auf dem Glas laufen soll. Das verstehe ich schon mal nicht. Aber gut. Also. Ja, da gibt es auch so Piezo-Gläser beispielsweise. Drückst du auf den Knopf, dann wird das zum Milchglas. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst. So, das ist das geht schon, ja. Aber wichtig ist halt nur, dass das Ganze halt auch irgendwie Datenrate hat, die vernünftig ist. Und das Problem ist natürlich auch, wenn du irgendwas im Weg stehen hast zwischen dem Glas und dem Gerät, was es anfunken soll, funktioniert es nicht, weil es halt eine direkte Linie der Sichtkommunikation benötigt. Ja, aber einfach eine interessante Sache, wo ich mir erstmal gedacht habe, was soll das überhaupt? Aber zumindest das mit der Datenübertragung scheint zu funktionieren. Wie gesagt, das mit der Stromerzeugung, das habe ich auch nicht verstanden. Tja, die EU, wir kennen sie und lieben sie alle. Ne? Für Vertrauensverlust sorgen sie zwar selber oft genug. Hier sind wir nochmal beim Thema Landwirtschaft und Bauern. Eine Sache, die sehr vielen Bauern in Deutschland gerade negativ aufstößt, unter anderem vielen anderen Dingen, die auch von der EU kommen, ist halt eine Vorschrift, dass wenn Soja an Masttiere verfüttert wird, dann muss nachgewiesen werden, dass das halt umweltfreundlich ist, Soja ist. Dass es halt keine Waldrodung gegeben hat für dieses Soja, dass es halt Soja ist, was auf nachhaltige Art und Weise angepflanzt wurde. Und diese EU-Vorschrift gilt halt ab in 2 Jahren, glaube ich, für alle Leute, die halt Masttiere in Deutschland und der Europäischen Union halten. Und da haben die sich gerade was besonders Lustiges erlaubt. Und zwar haben sie einfach gesagt, okay, diese europaweiten Kriterien, die wollen wir auch auf unsere internationalen Partner anlegen. Das heißt, nur noch Fleisch darf importiert werden, was diesen Werten auch entspricht. Was ja irgendwie man sich vorstellen könnte, dass es sinnvoll wäre, weil sonst würde man ja die heimische Wirtschaft damit kaputt machen, weil hier muss das aufwendig produziert werden und ist teurer und hat zwar eine bessere Qualität, aber wenn der Markt damit billigem Fleisch geflutet wird, das kann ja nicht sein. Deswegen müssen da diese Regeln erstellt werden und diese Regeln wurden jetzt erstellt, aber explizit wurden von dieser Regelung ausgenommen Geflügel, Schweine und Schafe. So, also Geflügelfleisch, Schweine und Schaffleisch, was aus dem Ausland kommt, unterliegt nicht aus dem Nicht-EU-Ausland kommt, unterliegt nicht diesen Deforestation-Free-Soja-Auflagen, was natürlich ein Wettbewerbsnachteil für alle europäischen Bauern ist. Und da regen sie sich gerade ein bisschen drüber auf, weil halt auf der einen Seite gesagt wird von der EU, wir kümmern uns darum, dass wir nur nachhaltig angebaute Lebensmittel nach Europa importieren, aber gleichzeitig machen die diese Ausnahmeregelung, die dafür sorgen wird, dass es sich einfach nicht mehr rechnen wird, in Europa diese Tiere zu halten, weil man einfach so einen krassen Preisunterschied dann hat und die Importrichtlinien da den Markt nicht verteidigen. Argumentiert wird mit, ja, wir sind ja bei der Welthandelsorganisation und wenn wir Unternehmen im Ausland diese Regulatorien aufdrücken wollen würden, dann würden wir gegen Freihandelsregeln, die wir mit der World Trade Organization haben, würden wir verstoßen. Deswegen machen wir das nicht. Hat natürlich nichts mit irgendwas anderem zu tun. Die haben nur unser Bestes im Hinterkopf. Ne? Und ja, die Bauern freuen sich natürlich. Noch ein weiterer Klopper, den die bekommen. Ja. Tja, aber wenigstens die Kohle anbauende Bevölkerung, die kann aufatmen in Großbritannien, wie ich sehe. Ja, in Großbritannien wurde jetzt seit mehreren Dekaden, wie hier auch steht, wieder eine Kohlemine zugelassen. Und ja, das ist natürlich ziemlich bemerkenswert, dass die da jetzt auch wieder in den Bergbau einsteigen. Ich warte darauf, dass sie bei uns den Anpfiff geben, ey. Das war, glaube ich, die Thatcher, oder? Die da damals ausgestiegen ist. Und die hat ja auch schon mit Klimawandel und so argumentiert. Schauen. Wer hat Angst vor schwarzem Zeug? Tja, Kohle hat eine Renaissance. Auch das noch. Ja, was ja auch sehr beliebt ist, sind vegetarische Fleischersatzlebensmittel. Und da hat man jetzt eine oder verschiedene Studien gemacht. Und in einer Metastudie von der Chalmers University in Schweden, die haben 44 auf dem Markt erhältliche, EU-weit erhältliche Fleischersatzmittel getestet. Hauptsächlich sind die aus Soja, aus Erbsen oder aus Pilzproteinen quasi zusammengesetzt. Und die haben halt herausgefunden, dass durch die Art und Weise, wie das verarbeitet wird, nicht nur die Nährstoffe verloren gehen, sondern es gibt quasi etwas, das nennt sich Anti-Nutrients. Also nicht Nährstoffe, sondern Anti-Nährstoffe. Das sind Stoffe, die verhindern, dass der Körper gewisse Mineralien verarbeiten kann, selbst wenn er sie mit den Lebensmitteln aufnimmt. Und das kommt aus dem Prozess, dass die Proteine aus den Grundstoffen rausgefiltert werden und nur die Proteine benutzt werden und dann in einem Prozess mit anderen Lebensmittelersatzstoffen oder Lebensmitteln kombiniert werden. Und dann gibt es halt dieses Verfahren der Texturization, in dem halt die Haptik des Lebensmittels so verändert wird, dass es so eine fleischige Konsistenz hat, wenn man reinbeißt. Dass halt die Textur stimmt und dass es sich saftig vielleicht anfühlt und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt, dass bei diesem Prozess die Nährstoffe rausgefiltert werden, Punkt 1, und diese Antinährstoffe erzeugt werden, diese Phytate. Und bei den meisten Lebensmitteln wird dann im Nachhinein Zink, Eisen, andere Mineralstoffe nochmal hinzugefügt, weil die Hersteller das ja wissen, dass es verloren geht und deswegen fügen die das hinterher wieder zu. Nur weil diese Phytate da sind, bringt das nichts. Die Nährstoffe kommen quasi im Körper nicht an. Und man redet im Endeffekt, also man kann es messen, dass man 30, also wenn man ein Fleischersatzmittel hat und ein Fleisch hat, ganz normal, dass man 30% der Nährstoffe nur daraus zieht, selbst wenn halt ganz viel Zusatzstoffe sind und wenn es alleine von der Inhaltsliste gleichwertig sein soll durch diese Phytate, wird halt 70% kommt einfach, wird vom Körper dann nicht mehr verarbeitet. Und da muss sich die Lebensmittelindustrie was ausdenken, um diesen Prozess zu verändern, weil, wie gesagt, sonst hast du halt einfach, kannst auch Pappe kauen, wie man so schön sagt, ne? So. Macht vielleicht auch satt erstmal, aber hat keine Nährstoffe. Ja. Ist halt ein Lifestyle-Lebensmittel. Ach ja, und die nehmen explizit Bezug darauf, dass es halt auch ein Phänomen gibt, was gemessen worden kann bei schwangeren Frauen, weil 10-32% von, also ziemlich breite Bandbreite, ja, 10-32% der schwangeren Frauen haben einen Eisen- und Zinkmangel in Europa und es wird teilweise halt auch auf die Ernährung zurückgeschlossen, weil die Zielgruppe der Frauen halt bei diesen vegetarischen Ersatzmitteln halt überproportional hoch ist als bei den Männern. Mhm. Aber so viel dazu. Also jedem das seine. Ne? Was schmeckt, das schmeckt. Ne? Aber man soll nicht erzählen, dass es gleichwertig ist. Das ist es nicht. Ja. Ja, Materialtechnik. Man hat, es hat vor einiger Zeit hat es einen Durchbruch gegeben bei der Messtechnik. Also quasi verschiedene Elektroteleskope, Mikroskope, die sind einfach mittlerweile auf einem so viel besseren Niveau als noch vor 10 Jahren, dass man viel, viel besser die kristalline Struktur von Molekülen nachvollziehen kann. Und das führt in der Materialtechnik einfach zu einigen sehr interessanten Durchbrüchen. Und jetzt hat man eine Legierung gefunden, Chrom, Kobalt, Nickel, CrCoNi. Das ist nicht wie eine normale Legierung. Eine normale Legierung, da hast du einen Grundstoff und du hast einen kleinen Teil eines anderen Materials, was halt die ganze Sache verfeinert. Das ist eine andere Materialtechnik, die auch in den letzten 10 Jahren aufgekommen ist. Da wird quasi proportional, da hast du nicht ein Hauptmetall, das wird verfeinert, sondern du hast mehrere Mittel, wo aus denen proportional ein anderes Material erstellt wird. Also Chrom, Kobalt und Nickel in dem Fall. Und das Besondere an diesem Material ist, je kalter es wird, desto härter wird es. Das Material ist formbar bei höheren Temperaturen, aber wird erhärtet, je kälter es wird. Was natürlich bei so Sachen wie im Weltraum oder arktische Forschung oder andere Sachen hat das schon eine gewisse Relevanz. Und es hat halt eine gewisse Härte. Also die besten Eisenlegierungen haben einen Indexwert von um die 100. Kohlenstofffasern haben ungefähr 130 bis 200. Und dieses Material hat 500 Megapascal Widerstandsfähigkeit. Okay. Bei 20 Grad Kelvin, also ungefähr der Temperatur, wo Liquid Natural Gas auch durch die Gegend gefahren wird, in Tankern. Ist zwar kalt, aber ist jetzt nicht schwer herzustellen. Und wie gesagt, gerade im Weltraum und sowas herrschen ja generell geringere Temperaturen. Und ja, finde ich einfach nur interessant, dass die Technik ist halt jetzt so weit, dass man Sachen untersuchen konnte, die konnte man vor 10 Jahren einfach nicht untersuchen und die führen zu solchen Erkenntnissen. Da also quasi Kohlenstoff ist nicht das härteste Material mehr. Ja. Land will Mithaftung von Waldbesitzern ermöglichen. Hatte ich den wirklich reingenommen? Okay. Nee, ja, ein Waldthema zum Abschluss noch. Der war okay. Mir. Aber du kannst es auch gerne vorstellen. Ja, ich hatte mir den auch durchgelesen, aber ich wusste jetzt nicht, weil, ja, Land will Mithaftung von Waldbesitzern ermöglichen. Im Endeffekt geht es darum, dass ja, es gab quasi ein Holzkartell, wo die Länder mit verschiedenen Sägemühlenherstellern Lieferverträge abgeschlossen haben und da wurde zu einem erhöhten Preis im internationalen Kontext, wurde das halt an diese Sägewerke verkauft. Da wurde gesagt, okay, da gab es eine Marktabsprache und nicht nur die staatlichen Waldbesitzer, die das koordiniert haben, sondern auch die privaten Waldbesitzer, die von dieser Holzabgaberegelung profitiert haben, die müssen jetzt quasi Ausgleichszahlungen an diese Sägemühlenhersteller leisten. Es wurde jetzt nicht auf alle 17.000 Waldbesitzer zurückgegriffen, ich glaube 17.000 war es, sondern nur die 800 größten, die davon profitiert haben, müssen sich jetzt halt an diesen Umkosten beteiligen, was halt sehr interessant ist, weil das alles von staatlicher Seite koordiniert wurde und die Waldbesitzer haben sich einfach nur dieser ganzen Sache angeschlossen, treu gläubig, dass das schon alles mit rechten Dingen zugehen wird. Und ja, tat es nicht und jetzt haften sie mit. Ja, fand ich einfach nur interessant. Aber dann jetzt auch nicht so interessant. Aber ein Waldthema ist immer interessant, weil der Wald ist in uns und um uns. Vielleicht sollten wir doch mit den Superchats anfangen und uns dann einen Wald kaufen. Ja, so ein kleiner Privatwald wäre schon schön. Bei den derzeitigen Holzpreisen ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ja, ja. Das waren die Weltraumaffen mal wieder. Wer hat an der Sollen wir uns mal ankündigen oder was? Ich glaube, wir machen ein Sonderstream am Donnerstag, oder nicht was? Ja, ich habe das auch gehört, dass wir einen Sonderstream am Donnerstag machen. Aber auf Twitch dann, oder wie war das? Oder ja, ich habe gehört auf Twitch, auf dem Kanal KasperCast. Manchmal sind wir durch auf YouTube, dass wir uns so richtig breit positionieren, oder? Später wir kapern KasperCast. Genau, also wir haben schon ein Schattenkabinett zusammengestellt, wir haben einen Koch, wir haben alles eigentlich, was wir brauchen. Und werden Frag da mich ja nicht, ja. den Laden mal unsicher machen. Donnerstagabend um 18:30 Uhr auf Twitch. Heißt es, die Weltraumpiraten sind da. Genau. Dann wird der Das Laden ist. geentert. Genau. Tja, Und machen bis wir einen. dahin. Genau, der Affencast. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl, lasst euch nicht gendern und fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und jetzt. Geht in den Wald, wenn ihr einen Berg in der Nähe habt mit Wald, geht da drauf, weil noch haben wir den Tag der Berge. Und kommt nicht auf die Idee, den Wald zu gendern. Thema, fragt der Saleratus. Ich glaube, wir werden sowas wie einen klassischen Sonderstream machen. Wir werden uns irgendein Stück Kulturmarxismus Oh nehmen und ja. dann da. Und ich werde das Vielleicht, sicherlich auch nochmal auf Twitter posten. Ja, daher. genau, vielleicht noch mit ein, zwei Artikeln garniert, halt typische Sonderstream-Manier. Ja. Ich habe gehört, sogar der OPEX will kommen. Hoher Besuch. Große Runde. Schauen wir mal. Ja, schön, umso besser. Ja. Tja, Leute, lest Knicklicht, Miete pro Kopf und geht auf That Safe Space. Beschwört den OPEX. Genau, ihr müsst euch anstrengen. Je mehr ihr euch anstrengt, umso mehr Affen können wir am Donnerstagabend präsentieren. Ja, aber wie ist das eigentlich dann auf Twitch mit Superchats und so? Ja, das Das ist ja schauen dann wir für uns den dann mal an. Auch. freigeschaltet, ne? Also ich Wir meine, sind wir bei ihm kriegen da ja nichts freigeschaltet. von, aber Ja, ich eben weiß soll nicht, er wie die das das alles behalten. funktionieren. Ne? Da bin ich mal gespannt. Okidoki. Schön. Jo, Ciao, jo, ciao. jo. Macht's gut. Kulturmarxismus, Ja, zerschmettert. Kulturmarxismus.